Magazin. Einen wunderschönen guten Abend. Nein, nicht erschrecken. Hier sind wir nicht bei Geschichten aus der Gruft, sondern bei der Podunion im Magazin-Podcast. Einen schönen guten Abend. Und man hört schon die erste Kichererbse im Hintergrund. Einen schönen guten Abend, Martin. Schönen guten Abend. Damit das Video wirklich schon mal komplett zerlegt. Sehr schön. Guten Abend, nicht aus der Gruft. Einen schönen guten Abend, lieber Jörg. Ja, hallo, grüß dich, Marc. Mit dabei hätten wir, kannst du jetzt mal aufhören zu kichern, so ein Schulmädchen? Man macht mal nur so ein bisschen Spaß und du gehst gleich ab wie das Messer. Heb dir das doch auf für die Sendung, Mensch. Meinst du, ich habe noch mehr zu lachen heute? Also, glaube ich nicht. Ich denke schon. Ja? Ich denke schon. Du bist doch wieder da. Im Chat ist irgendwie schon heiteres Treiben. Ja, ich bin wieder da. Jetzt ist, kostet jeder Spaß extra. Definitiv. Genau. Also Spaß mal. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach genau, wir haben einen, ist. Ja, jetzt rülpst du schon gleich los, ich habe noch gar keine Chance mehr zum Grüßen. Man hörte ihn schon jetzt vorweg, unser neuer Concierge, der Kai. Servus Kai. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend. Ach, wie toll, dass wir nicht nur 1, 2, 3, 4 Mann sind, sondern auch 5. Der Sascha Erler ist da von Sie reden. Servus, Sascha. Schönen guten Tag, Abend. Tag, Abend, gute Nacht, genau. Ach Mensch. Ja, und eventuell bekommen wir dann später noch Besuch, aber das werden wir noch sehen, ob das denn noch alles so klappt. Einen wunderschönen guten Abend auch in den Chat. Da ist ja auch schon wieder irgendwie munteres Treiben. Sehr schön zu sehen. Ja, wie geht's euch denn? Ich rede nicht mit dem Chat. Ja, genau. Fragst du den Chat oder uns? Nein, ich frage euch, weil wir haben uns jetzt schon seit 4 Wochen, glaube ich, nicht mehr gehört. Das ist, also. Oder länger. Oder länger. Also den Kai habe ich noch vor 2 Wochen gehört und den Bob auch. Den Sascha habe ich schon länger nicht mehr gehört. Wir beide haben uns. Wir zwei. Ja, verstehst du? Ich mit. Ja. Ich um weg. Das mal abzukürzen. Mir geht's gut. Tschakka. Endlich einer, der mitmacht. So. Ich sage es mal wieder Rheinländer, schlechten Menschen, die das immer jott. Oh, bist du aus Köln? Nee, aber aus der Eifel. Ah, okay. Ja, nabei. Ja, also ich habe gerade schon gesagt, mir ging es heute tagsüber so lala, aber kaum war ich 10 Minuten mit euch hier virtuell verbunden, da musste ich schon wieder Tränen lachen. Also es ist also lachen, es ja. Tut das gut. Unterschreibe ich so. Ach so. Und dem Allgeier geht's, der Allgeier geht's auch gut. Aus dem Chat, sei es mal, da hingeworfen. Ach ja, dem geht's auch immer gut. Der war ja letztes Mal dabei. Also bei einem der letzten Male, sagen wir es mal so. Marc, wie geht's dir denn? Du hattest ja ein paar Unpässlichkeiten durchzustehen. Ja, aber soweit, so gut, sage ich mal. Wie hieß es noch gleich? Unkraut vergeht nicht. Okay. Und der Allgeier war vorletztes Mal da. Besser. Da lag ich nämlich noch extrem flach, weißt du? Extrem flach? Extrem beim flach. Letzten Mal nur noch flach. Jetzt bin ich nur noch flach. Nein, ich bin in der Genesungsphase. Also von daher ist alles, läuft alles nach Plan, denke ich. Der Tobi Bayer, der hat mal erzählt, dass er den Einschlafen-Podcast tatsächlich im Liegen auf seinem Sofa oder was er da immer hat, aufnimmt. Ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Nee, Quatsch, er sich nicht, aber du hörst dich manchmal so an mit deinem Geschnaufe. Er könntest ja gerade meinen, Mensch, schläft er jetzt gleich an? Nein, Spaß. Ich weiß nicht, im Liegen podcasten könnte ich mir so gar nicht vorstellen. Aber irgendjemand hat es doch mal erzählt. Hast du das nicht mal erzählt? Irgendwas mit Rekorder auf dem Bauch binden? Ja, das war ich. Na, doch nicht du. Nein, beim Redinger mache ich das ab und zu. Da habe ich das H2 auf dem Bauch liegen. Nein. Und liege im Bett. Nein. Ja. Ich habe das auch schon gemacht. Jetzt kommt's raus. Ja. Nach der Geständnisse. Wenn ich so ein bisschen durch die Nase spreche, ja, dann ist das, wenn ich liege. Haben wir noch Themen? Nein. Wurdest du das gefragt? Nein, ich würde gerne im Programm nun weitermachen, bevor wir uns noch komplett verhaspeln. Hm. Und zwar würde ich gerne mal übergehen zum lieben Sascha, zu unserem Gast. Hallo Sascha. Wollen wir nicht erstmal kurz sagen, ja, was heute ansteht? Ja, könnten wir machen. In meinem Trello ist der Gast vorne. Ach so, dann ja, okay. Dann kommen Themenvorstellungen, dann kommen Feedbacks und dann. Okay, ja, nein, das Trello hat recht. Der Trello, dem Trello, die Trello, der, die, das hat recht. Ganz sicher, bestimmt. Hör mal zu, jetzt wo Papa ist ja wieder so, da ist, kannst du dem Papa auch mal glauben. Ja, es ist ja nicht so, dass irgendein Honk das da falsch eingetragen haben könnte. Nein, das ist natürlich. Bei uns gibt's keine Honks. Bei uns gibt's nur Witzlers. Oh. Ja. Ja, Ass. Darf ich jetzt bitte mit unserem Gast unterhalten? Ich brauche gleich wieder einen Snickers, ich sehe es kommen. Ja, lieber Sascha, hallo. Stell dich doch mal eben bitte ganz kurz vor. Ja, wie du schon gesagt hast, bin ich der Sascha. Wahnsinn, ne? Da ich das ja, einfach so wie du das herausgefunden hast, investigativ. Aus der Hüfte. Wahnsinn. Ja. Und ich mache Podcasts, ich höre Podcasts seit vielen Jahren, angefangen mit den Dosenfischern aus Schwerin, ein Geocaching-Podcast, der mittlerweile ja das Zeitliche gesegnet hat. Die Jungs haben sich hier auf die Gesangskarriere konzentriert und den Podcast eingestellt. Und 2012 war da schon eine größere Pause und da habe ich dann irgendwann gesagt, weil ich ja auch gerade in der Pause war, sozusagen in der Elternzeit, habe ich gesagt, Mensch, ich möchte eigentlich schon wieder gerne vor einem Mikrofon sitzen und deswegen mache ich seit 2012 mit meinem besten Freund Sebastian, den ich seit der zweiten Klasse kenne, den Sie reden Podcast, der dreibeinige Podcast, in dem wir uns über Dinge unterhalten, die uns in unserer Jugend und Kindheit besonders beeindruckt haben, also meistens irgendwelche Computerspiele oder Star Trek oder Star Wars. Ja, aber dreibeinig verstehe ich nicht. Ja, wir haben da zusammengesessen und überlegt, wie nennen wir uns und haben uns quasi nach zwei Sachen benannt, nämlich zum einen nach dem Film Sie leben, deswegen der Titel Sie reden und dann haben wir gesagt, Mensch, dann fehlt uns noch eine Unterzeile und da haben wir uns nach den dreibeinigen Herrschern benannt und deswegen der dreibeinige Podcast, wobei unser Mikrofon auch meistens auf einem Dreibein steht. Okay. Das ja, mit dem Mikrofon finde ich jetzt am ehesten nachvollziehbar. Die anderen Sachen sagen mir leider gar nichts. Das habe ich mir gerade ausgedacht, aber es klingt plausibel, oder? Total. Ich habe auch ein dreibeiniges Stativ. Sehr gut. Nee, ich habe ein einbeiniges Stativ. Ja, und gerade momentan ist im Entstehen mein Zweitprojekt, das ich mit zwei Damen mache. Die eine stammt gebürtig aus Wien, wohnt jetzt in Berlin und die andere kommt eigentlich gebürtig aus Berlin und wohnt jetzt in Kanada. Und wir machen einen transatlantischen Babylon 5 Rewatch-Podcast. Aha. Kannst du den mal ganz kurz umschreiben? Was passiert da? Naja, ihr kennt doch hoffentlich alle Babylon 5. Selbstverständlich. Und wir machen im Grunde genommen einen Rewatch. Das heißt, wir fangen beim Pilotfilm an und gucken uns durch die komplette Serie noch einmal und geben unsere Meinung zur jeweiligen Folge wieder. Das ist eine Mammutaufgabe, gerade weil es transatlantisch ist. Und ich merke schon in der Vorbesprechung, dort einen gemeinsamen Termin zu finden, ist ganz schön schwierig. Aber ich bin optimistisch, dass es klappt. Also ich habe schon so ein bisschen was aufgesetzt, webseitenmäßig. Und wir haben unser erstes Vorgespräch demnächst. Und ich hoffe, dass wir demnächst unseren Piloten mit dem Piloten von Babylon 5 starten können. Das ist ja eine kleine, ja, Mammutaufgabe, wie du schon richtig gesagt hast. Das ist ja Wahnsinn. Wie viele Folgen gibt's denn? Weißt du das? Da fragst du mich jetzt was. Es sind 5 Staffeln, das kann ich dir sagen. Und wenn die vorbei sind, also man kann ungefähr mit um die 20 Folgen pro Staffel rechnen. Und wenn die dann um sind, gibt's auch noch ein paar TV-Filme. Und wenn die vorbei sind, dann haben wir auch noch die Ablegerserie Crusade. Also wir haben da noch ein bisschen was vor. Also euch wird's wahrscheinlich sehr lange geben. Hoffentlich. Es ist ein bisschen schwer, Termine zu finden, halt wie gesagt, weil die eine Mitcasterin in Kanada wohnt, da ist die Zeitverschiebung auch noch zu beachten. Da ist immer schwer, dann einen gemeinsamen Termin zu finden, der nicht irgendwie in einer Zeitzone mitten in der Nacht liegt. Das ist, also das stelle ich mir sehr, sehr, sehr, sehr, sehr schwierig vor, aber es wird ja irgendwie funktionieren, sonst hättet ihr euch ja nicht dazu entschlossen. Wann kam denn euch die Idee? Sehr, sehr schwierig vor, aber auch sehr, sehr lustig dann irgendwann, wenn es soweit ist. Ja, wie kam euch denn diese Idee zu diesem Podcast? Zum Grauen Rat, also zum Babylon 5 Podcast, meinst du? Mhm. Naja, ich habe in der deutschen Babylon 5 Facebook-Gruppe gefragt. Ich habe eigentlich einen englischsprachigen B5 Rewatch-Podcast gehört und habe gedacht, Mensch, sowas würde ich ganz gerne auf Deutsch machen, weil ich immer noch der Meinung bin, ich habe es auch in meinem Hauptcast schon öfter geplagt, eigentlich in jeder Folge, wie geil Babylon 5 eigentlich ist und dass jeder Babylon 5 geguckt haben sollte eigentlich. Und insofern habe ich gedacht, sowas würde ich gerne auf Deutsch machen, habe einfach in der deutschen Facebook-Gruppe gefragt und habe dann gleich sofort die Antwort von zwei Damen gekriegt. Damit hätte ich auch nicht gerechnet und ja, bin mal gespannt, wie es wird. Tja, unbedingt. Kennt man die zwei Damen denn von anderen Podcast-Projekten oder sind die noch jungfräulich, will ich jetzt nicht sagen? Ich wollte es gerade sagen, ja, sie sind völlig unbeleckt sozusagen, was Podcast ja betrifft. Sehr, sehr schön. Mehr Frauenstimmen im Podcastland. Dann bloggst du auch noch, Sascha. Naja, also ich schreibe so ein bisschen was nebenbei über meine Arbeit. Ich bin ja in meinem Hauptberuf quasi auch hinterm Mikrofon beim RBB, also öffentlich-rechtlicher Rundfunk, wo ich Hörfunk und Fernsehen mache so nebenbei. Was heißt nebenbei? Also eigentlich hauptberuflich. Und das Podcast-Projekt ist eigentlich mein Projekt, wo ich dann abseits von jedem Format mal so ein bisschen mich austoben kann, was irgendwie ganz gut tut, mal nicht in 1:30, sondern in 1:30 zu reden. Ja, über was bloggst du so, wenn ich nochmal darauf zu sprechen kommen darf? Ist das irgendwie so nur über deine Arbeit oder ist es so, was dich selber irgendwie bewegt und naja, ich blogge höchst selten, muss ich dazu sagen, und dann meistens über die Arbeit oder über das, was mich so bewegt. Also es ist auch ich versuche mich so ein bisschen auch an Satire, was auch nicht immer klappt, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, der letzte Blog-Eintrag ist fast schon wieder 1,5 Monate her. Ich muss mal wieder was bloggen. Aber das ist eigentlich auch, damit ich nicht nur Hörfunk mache und nicht nur ins Mikro rede, sondern auch hin und wieder mal was schreibe. Das tut auch mal ganz gut. Oh. Okay, ist das so für dich ein Ausgleich wirklich? So hat sich das jetzt jedenfalls irgendwie so ein bisschen für mich angehört. Das Podcasten auf jeden Fall. Podcasten und das Bloggen wohlgemerkt. Das Bloggen auch, ja. Wobei ich jetzt ja natürlich unsere Seite zu betreuen habe. Also für die Podcast-Seite. Ich muss meine Seite betreuen. Ich habe mittlerweile die Seite zu betreuen von dem Projekt, über das wir nachher reden werden. Und ich habe auch gleichzeitig noch unsere Feuerwehr-Homepage zu betreuen. Das heißt, und die Babylon 5-Homepage gerade zu entwickeln. Und da habe ich einiges an der Hand, was ich so machen muss. Und meine Zeit ist ja auch beschränkt. Das Kind und die Familie verlangt ja auch Aufmerksamkeit. Insofern muss ich die ein bisschen teilen und das Bloggen fällt meistens hinterher, weil ich lieber rede als schreibe, ganz ehrlich. Ja, da macht man auch nicht so viele Rechtschreibfehler beim Podcasten, ne? Man kann wunderbar Fehler Grammatik machen. Ja, mein Gott, da bin ich ja auch irgendwie Meister drin. Das macht aber meinen Charme aus, habe ich mir sagen lassen. Grammatik bei Yoda gelernt, du hast. manchmal. Da der Martin jetzt noch gar nichts zu tun gehabt hat, bitte ich dich, lieber Martin, die Themen uns kurz vorzustellen. Okay, ja, ich hatte ja gerade schon gesagt, wir haben die Feedbacks. Da sind drei Feedbacks eingegangen von zwei Hörerinnen und Hörern. Die wollen wir kurz erwähnen. Und dann haben wir neue Podcasts, die herkommen, machen wir gleich. Dann kommt Neues aus der Szene, da ist eben das Pottwichteln das Thema. Wir können einmal dann in die Regionen schauen. Es gibt dort einen Workshop-Tag bei den Pod-Applern. Kurze Erwähnung noch zu Flatterboard in der Rubrik Technik. Da hat sich ein bisschen was getan. Dann würde ich gerne kurz etwas vorstellen, mit dem ich experimentiert habe. Wir haben ja letztes Mal hat uns der Stefan über Haftdaffer erzählt und ich habe so ein bisschen mit Haftdaffer experimentiert. Da wollte ich gerne von erzählen. Gestern war der 30. September. Das ist der Welt-Podcaster-Tag, der International Podcast Day. Hat sicherlich der ein oder andere schon mitbekommen. Und da wollen wir auch mal kurz nochmal nachdenken, was das eigentlich bedeutet. Und das läuft unter der Rubrik Wissenswertes und damit gehen wir dann in die Highlights über. Da sammeln wir ja immer die Fundstücke der letzten 14 Tage, was uns besonders aufgefallen ist, was uns besonders beeindruckt hat. Das nennen wir dann an der Stelle. Das war es, Marc. Du kannst bitte weitermachen. Das hast du wunderschön gemacht. Und Bob, gab es denn Feedback zur letzten Sendung? Ja, so wie ich das hier sehe, gab es ein Feedback. Dann schieß mal los. Na, es gab drei Feedbacks. eigentlich. Zweimal hat uns die Hörmupfel geschrieben. Die Hörmupfel, also die Dotti, hat sich sehr ausführlich geäußert, weil wir sie auch in der letzten Sendung häufiger mal angesprochen haben. Ich hatte ja da sie zitiert, dass sie mit diesem Thermomix, den der Reden da vorgestellt hatte, nach meiner Erinnerung nicht so glücklich gewesen ist, aber sie schrieb dann doch, für einen gewissen Einsatzzweck ist das Gerät schon sehr, sehr gut, nur eben nicht für alles. Also man kann da jetzt nicht einfach mal ein Steak drin braten, das wird einfach nicht gehen. Suppe ist gut, genau. Und sie hat sich ausdrücklich nochmal bedankt dafür, dass du sie so lieb erwähnt hast, Bob. Oh, und dann, das geht ja runter wie Öl. Und dann kam noch ein Feedback von der Sardine aus dem Meer. Heißt das Meer? Ich sag das immer so nett. Ich weiß gar nicht, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Und das ist das erste Mal, dass eine Hörerin oder ein Hörer selber einen Vorschlag gemacht hat für neue Podcasts. Und das ist das, was hier steht. Jetzt darfst du bitte übernehmen, Bob. Ja, und zwar Schmalzstullenministerium, die Folge 017, Nachkriegszeit. Hast du das schon gehört, Martin? Ja, ich habe es mir angehört, weil es eben eine Empfehlung ist. Und in der Tat, da fragt der Gastgeber seine Großeltern, wie es denn denen in der Nachkriegszeit ergangen sind, als sie selber Flüchtlinge gewesen sind, als sie eigentlich nichts hatten, mit ganz wenig Leben umgehen mussten. Und es ist ganz interessant zu sehen, wie so die Denkwelten so aufeinander prallen. Also teilweise passen die Fragen überhaupt nicht zu dem Szenario oder die Antworten sind so unbefriedigend, dass der Fragensteller sagte, ja wie, das so war das jetzt? Das war doch, kann doch so eigentlich nicht gewesen sein. Aber letztendlich ist das ist auch das, was Sardine erwähnt. Es ist zwar die Schilderung einer sehr schwierigen Zeit mit Entbehrungen und Hunger und Kälte und schlechter Ausbildung und so weiter, aber trotzdem sind sie nicht verbittert. Also sie sprechen trotzdem mit einem gewissen Humor darüber, der immer mal wieder so durchleuchtet. Und das macht diese Episode schon zu etwas Besonderem. Da gebe ich der Sardine recht. Mit dem Bollerwagen ist die Oma losgezogen früher. Ja, so ungefähr, genau. Nee, ich finde das echt, sowas hat mir in den Fingern gejuckt. Also meine Oma und meine Tante, Großtante haben mir damals erzählt, wie mein komplettes Dorf, Heimatdorf, ausgewandert ist im Krieg und fliehen musste. Von bis wo? Kurz vor Hannover oder kurz dahinter. Aus der Eifel, also kurz vor der belgischen Grenze mittlerweile, die früher noch ein bisschen weiter weg war. Aha. Und das Dorf ist auch zu 75% zerstört worden im Krieg. Und meine Oma und meine Tante haben mir früher diese Geschichten immer erzählt, wie sie geflohen sind, das ganze Dorf. Und der Opa wollte nicht über den Rhein, weil er gesagt hat, wenn wir über den Rhein sind, dann kommen wir nie wieder zurück. Damals hat man noch gesagt, naja, wirklich, also Oma erzählt vom Krieg. Aber mittlerweile, gerade angesichts der aktuellen Flüchtlingsdiskussion, ärgere ich mich, dass ich das nie aufgezeichnet habe, weil das sind Lebenserfahrungen, die man unbedingt weiter transportieren muss. Und schade, dass mir das nicht geglückt ist. Und umso besser, dass es jetzt einen Podcast gibt, der das mal gemacht hat. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, war das der Podcast mit Oma Edith? War das der? Den Namen, also kannst du mich jetzt schlagen? Kann ich dir jetzt gerade nicht sagen. Ich schlag dich doch herzlich gerne, kein Problem. Oma Edith, weil wir können ja mal den Link öffnen. Immerhin ist das ja schon mal ordentlich hier verlinkt. Ich komme aktuell nicht ins Trello. Henry weiß von nichts. Ja, kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Henry, Großeltern. Oma Edith, doch, du hast recht. Und Opa Horst. Was weißt du von Opa, von Oma Edith? Ich weiß gar nichts von Oma Edith. Ich habe mir den Podcast angehört und war jetzt sehr überrascht, dass ich mich daran erinnern konnte. Ja, das überrascht mich allerdings. Ja. Sehr schön. Ich habe heute Morgen den neuen Kustrix.de Kreuzfahrt-Podcast, die neue Episode gehört. Und die hatten in der letzten Episode auch über das Flüchtlingsproblem, die Flüchtlingsproblematik gesprochen und hatten sich ausdrücklich positioniert und gesagt, das ist ein Akt der Menschlichkeit, man muss an der Stelle helfen. Und ein Hörer, der es schon lange hört, der hat sich jetzt angesprochen gefühlt, jetzt doch endlich mal eine kleine oder eine etwas größere Geldspende für den Podcast einzureichen, weil er sich von diesem politischen Statement so angesprochen gefühlt hat. Und dann haben die beiden aber gesagt, das ist total schön, wir freuen uns über die Euros, die eingegangen sind, aber eigentlich hat er jetzt ja nicht für uns gespendet, für unsere Arbeit, sondern für das Thema Flüchtlinge. Und sie geben das einfach weiter an die Flüchtlingshilfe, beziehungsweise an diese Organisation, die da auf dem Meer rumfährt, auf die Sea-Watch. Das ist ja so ein privates Rettungsprojekt irgendwie. Und die reichen das einfach durch. Und ich finde das total witzig, dass dieser Kreuzfahrt-Podcast jetzt ein Schiff sozusagen mitfinanziert, was auf der Mittelmeer für Hilfe sorgt. Das irgendwie hat mich das total berührt. Also das wollte ich nochmal eben kurz erzählen. Ja. Ich habe da gestern eine Doku gesehen, glaube ich, von der Sea-Watch, und das war richtig interessant. Mann, die machen da was durch. Es läuft gerade ein Crowdfunding-Verfahren von der Zentrum für politische Schönheit. Die sind gerade dabei, Rettungsinseln im Mittelmeer zu verankern, auf die Flüchtlinge sich retten können. Auch ein schönes Projekt. Ja, und eine Brücke zwischen Afrika und Österreich wird gebaut, ne? Das ist auch, das gehört ja dazu. Projekt, aber die Rettungsinseln, die werden tatsächlich gerade irgendwie ins Meer geschifft, sozusagen. Ach, die sind echt? Das kann man ja nicht auseinanderhalten. Heute ist, glaube ich, das Schiff abgelegt mit der ersten Insel. Okay. Ja, so macht das wohl die Sea-Watch. Die haben auch 16.000 schon zusammen oder sowas. Ist echt Wahnsinn. Ja gut, Entschuldigung, Marc, ich habe dieses Thema, das war mir gerade so auf der Seele gebrannt. Ich glaube, wir sollten es an der Stelle nicht vertiefen. Wir haben es letztes Mal schon versucht, so kurz wie möglich zu halten. Dürfen wir auch nicht, weil ich finde das Thema, oder ich halt ganz einfach komplett die Fresse. Weil da gibt's so viele Honks da draußen eben in der Welt, die sehr merkwürdige, fragwürdige und total asoziale Gedanken dazu haben. Und das ist eher so das Thema, wo ich mich aktuell gar nicht mehr so rauswinden kann, weil ich zu gefühlt jedem Posting, das ich so lese, oder jeder Satz, der mir da irgendwie zu den Ohren kommt, in die Ohren kommt, muss ich einfach was sagen. Und jetzt würde ich sagen, beschließen wir dieses Thema bitte. Brauchen wir Uschi? Ja. Hatte ich nicht auch noch was? Was hast du denn? Wir sind noch bei neuen Podcasts, oder? Nee. Aber jetzt. Neue Podcasts. Was hast du denn, lieber Sascha? Was? Ach so, jetzt sind wir bei neuen Podcasts. Neuen Podcasts. Ja, Sascha, das ist total verständlich, dass du verwirrt bist, weil das nämlich gerade aus dem Feedback herausgekommen ist. Da ist ja, die Sardine hatte uns ein Feedback geschickt, oder der Sardine, ich sag mal, die Sardine hatte uns ein Feedback geschickt und in dem Feedback einen Vorschlag gemacht für neue Podcasts. Das ist das erste Mal, dass ich das wahrnehme, dass uns Hörerfeedback auf neue Podcasts aufmerksam macht. Finde ich eine gute Sache, also könnten wir durchaus öfter gebrauchen. Und jetzt kommen wir zu den Podcasts, die wir selber angeschleppt haben. Wobei das nicht ganz stimmt, das sage ich aber gleich. Okay, bei mir war nur ein neuer Podcast hängen geblieben, deswegen. Richtig. Also bitte, jetzt du, Sascha. Wer, ich? Ja. Es ist ein Spaß heute. Ist das ein Durcheinander? Du heißt ja unser Concierge. Also nicht durcheinander bringen. Sascha ist dran. Die Bühne frei für Sascha Erler. Ja, ich hätte tatsächlich einen neuen Podcast. Und der Macher ist auch gerade im Chat, nämlich der André McFly, der nicht nur Raphaels Podcast hört und meinen Podcast. Und dort auch, zumindest bei Raphael und bei mir, wird er das vielleicht noch in naher Zukunft machen, als Gastkommentator, Gastmoderator auftritt. Und er hat sich jetzt seinen eigenen Podcast gemacht, sozusagen. Und zwar redet er dort über Dragon Balls. Also er hat Kamehameha, den deutschen Dragon Balls Podcast, ins Leben gerufen. Sag und das ich mal hatte bitte auch schon die große mal. Wie Ehre. Heißt das? Kamehameha. Und ich glaube, der André postet jetzt einen Link in den Chat. Kamehameha. Ah. Ist wohl ein Schlachtruf aus Dragon Balls, richtig, wie ich so mir so zusammengereimt habe. Ich selber gucke die Serie nicht, höre aber den Podcast und freue mich jedes Mal, weil es ist wirklich sehr unterhaltsam, und freue mich vor allen Dingen darüber, wenn sich André und sein Mitcaster über die Frisuren der Protagonisten auslassen, warum denn derjenige blaue Haare hat oder nicht, oder diejenige. Es hat wohl eine tiefere Bedeutung, die sich mir noch nicht erschlossen hat, aber ich kann jedem nur empfehlen, da mal reinzuhören. Das ist so eine Anime-Serie, glaube ich, ne? Wie hieß er? Sangoku? Oder Son? Sangoku. Okay. Ach, das ist ja Jahre her. Ich durfte in Episode 3 eine Folge besprechen, obwohl ich vorher noch überhaupt keinen Kontakt zu Dragon Balls hatte. Und ich durfte die Außensicht eines neutralen Beobachters einbringen. Und ich glaube, ich habe mich gar nicht so sehr blamiert. Ich muss das nachhören. In Folge 3 lese ich gerade. Bist du dabei, Sascha? Ah, genau, Folge 3. Das muss man sich, glaube ich, mal geben. Kennt jemand von euch Dragon Ball? Nee. Nee? Keine Ahnung. Dann müsst ihr diesen Podcast hören. Drachenball. Ich kannte es nur aus einem Cosplay-Musikvideo und habe einen der Charaktere wiedererkannt, als ich dann die Folge gesehen habe. Das war mein einziger Kontakt und wahrscheinlich auch letzter mit Dragon Ball. Nee, ich musste André versprechen, dass ich noch eine weitere Folge mit ihm bespreche, aber das ist hoffentlich noch Jahre her. Hin. Ich komme gerne wieder in 10 Jahren vielleicht. Und seit diesem Jahr gibt es eine neue Serie. Also es gibt genug Material, irgendwann wieder einzusteigen. Sagt ja. André. Scrollflow, wenn du Lust hast, Marc, kannst du gerne, glaube ich, als Gastkommentator auch dort auftauchen. Ich glaube, so viel Chaos verträgt nicht jeder Podcast. Aber reizen wird es mir schon. Das ist Dragon Ball, das habe ich unglaublich gerne geguckt. Gut, hat noch jemand was zu diesem tollen neuen Podcast beizutragen? Nein, zu dem tollen neuen Podcast nicht. Ich würde nur vielleicht mal ganz kurz zu Prozedere mit dem Concierge. Bisher war es ja so, dass der Concierge quasi am Ende des Kapitels der Rubrik gefragt wurde, ist irgendwas im Chat passiert? Und oft war es ja so, dass er dann gesagt hat, nö, ist nichts passiert. Und wir drehen das jetzt um. Wir machen keinen Pull, sondern Push. Der Kai ist unser Concierge, der liest den Chat mit und ist sozusagen die Stimme des Chats. Also der ruft also einfach immer rein, wenn irgendwie da was gesagt wird. Das hat er gerade schon mitbekommen, dass der Kai sich einfach zu Worte meldet und also er wird nicht quasi abgefragt von uns, sondern er gibt einfach, laut, wenn was im Chat zu hören ist. Er also wird also abgefragt, Stimme. Das fände ich auch irgendwie geil. Was geschah um 21.10 Uhr? Hefte raus. So ist es gewesen. Ja, natürlich immer mit leichter Verzögerung, muss man natürlich, haben wir jetzt eben auch gemerkt, also wenn Fragen direkt in den Chat gehen, das hat so 5 bis 10 Sekunden Verzögerung, aber Ich werde dann versuchen, das mit Gefasel zu überbrücken und dann Antworten einzuspielen. Aber sonst bleibe ich auch ganz ruhig. Mit vorbereiteten Hohlfloskeln, ja. Genau das. Wir werden mal sehen, was der Chat dazu zu sagen hat. Super. Der Chat kommt heute wieder mit 26 Buchstaben aus. Wow. Verschiedenen Buchstaben, so. Also sowas. Okay. Im Chat der letzten Episode hat uns der Christian Bettnerik, unser Chef der Hörsuppe, hat reingerufen sozusagen, habt ihr den Anerzählt denn schon vorgestellt? Und hat man nicht. Haben wir gedacht, was wir nicht haben, kann man ja nachholen. Anerzählt ist ein noch junges, aber jetzt schon mit 26 Folgen nicht mehr ganz taufrisches Podcast-Projekt von Dirk Primst, der ja schon verschiedene andere Sachen gemacht hat und sich aber jetzt hier in diesem Fall vorgenommen hat, über Zahlen zu sprechen. Relativ kurze Episoden über Zahlen und welche Zahl jeweils besprochen wird, ergibt sich aus der Episodennummer. Klingt jetzt kompliziert, ist aber so. Episode 1, eine Geschichte über die Zahl 1. Episode 2, eine Geschichte über die Zahl 2. Bis hin zu Episode, was habe ich gerade gesagt, 28 oder 26, was sind es aktuell? 26 hast du gesagt. Aber ich glaube, es ist sogar heute 28, denn es gibt 28 chinesische Tierkreiszeichen. Und darüber hat er heute erzählt. 28 Sternzeichen chinesisch, genau. Andere Völker, andere Sternzeichen. Das ist so ein bisschen wie der Explikator, so ein Häppchen. Jeden Morgen oder jeden Tag bekommt man da so ein Häppchen reingereicht, ganz nett anzuhören. Ich habe die jetzt nicht alle gehört. Bei der Menge vom Podcast kann man ja nicht alles mehr verfolgen. Aber was ich gehört habe, hat mir gut gefallen. Und das ist ein neuer Podcast, der, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht, wenn er dann bei 1839. Also du kannst ganz, ganz sicher sein, die Zahlen werden ihm nicht ausgehen. Das glaube ich auch. Das ist ein bisschen wie Graf Zahl, der Pi auf 1000 Stellen zählt. Da kann man dann ja Wurzel ziehen und was weiß ich, ne? Ja, also werden ihm die Zahlen nicht ausgehen, aber vielleicht die Geschichten. Ich bin mal gespannt. Noch hat das geschafft, zu jeder Zahl eine Geschichte zu finden. Also ein Projekt von Dirk Primps. Anerzählt. Punkt. Net in dem Fall. Sehr, so. Sehr cool. Ich habe noch nichts davon gehört. Deswegen gibt es ja dieses Magazin, damit du dich weiterbilden kannst. Genau, nur wegen mir gibt es dieses Magazin. Nein, nein, ich kenne doch auch Dragon Balls nicht. Ich habe ja auch was dazu gelernt. Das Ding heißt Dragon Ball, nicht Dragon Ball. Ist doch jetzt auch egal. Ach, dachte, das wären die. Man kann ja, wenn ihm nichts einfällt, irgendwann Herstellernummern zu Rate ziehen oder so. Okay. Ich bin sehr gespannt, wie das aussieht oder sich anhört, ne? Was da passiert. Zu jeder Zeit eine Geschichte. Mach mal doch ein Beispiel. Naja, wie heute mit den Tierkreiszeichen, dass er einfach sagt so, dass er nicht verstehen kann, dass Menschen glauben, wenn sie morgens die Zeitung aufschlagen und da steht jetzt, was weiß ich, beim Steinbock passiert heute dieses und beim wieder jenes und bei den Zwillingen wieder was anderes. Diese Skepsis, die wird dadurch nur noch größer, dass eben in anderen Völkern, bei anderen Menschen auch ganz andere Sternzeichen existieren. Also die Chinesen beispielsweise, die haben eben nicht, wie viele haben wir denn? 12, glaube ich. Ne? Wir haben unseren Himmel in 12, mit 12 Tierkreisen irgendwie belegt und die Chinesen, die haben halt 28. Die haben einfach ein komplett anderes System und demnach auch eine andere Prognose, was so passieren könnte. Und da erzählt er einfach so drüber. Kleine Anekdote am Rande. Beim Radio ist Horoskope schreiben die Praktikantenarbeit. Das will keiner machen. Also wir haben jetzt keinen, also wo ich jetzt aktuell arbeite, haben wir kein Horoskop, aber früher bei dem Radiosender, das war die Hölle, Horoskope schreiben. Und mein Kollege von der Zeitung hat mir mal erzählt, er musste auch früher für die Zeitung Horoskope schreiben, hat sich da irgendwelchen Scheiß aus den Fingern gesogen und hat aber dann immer Leserbriefe gekriegt, wie zutreffend das Horoskop gewesen ist. Verborgene Talente. Okay. Ja, also da halte ich es mit einem Kabarettisten, den ich mal gehört habe, er macht es so, dass er sich die Horoskope durchliest und sich dann überlegt, welches Sternzeichen er an dem Tag ist. Aber Sascha, das heißt, diese Horoskope sind wirklich komplett frei erfunden von irgendwelchen Praktikanten dann. Tja. Also zumindest in den Sendern, die gruselig. Ich so mitbekommen habe und Zeitungen, ja. Ja, sowas wie mit den Glückskeksen. Kennt ihr die Nummer? Ja, natürlich kennt ihr die Nummer. Genau. Wir haben keine Bleib bei deiner Frau Glückskekse. Mach das andere Fass auf. Genau. Ich kenne nur die, was stand denn auf deinem Glückskeks? Du wirst eine neue Liebe finden. Was stand denn auf dem Zettel in deinem Glückskeks? Zettel? Was für ein Zettel? Ja, oder warte, ich lese mal vor. Ah nee, falsch rum, Moment. Hilfe, bin ich an der Glückskeksfabrik gefangen gehalten. Seltsam, raff ich nicht. Ja. Oder das war kein Hühnchen. So. Wow. Gut, bevor es jetzt okay. Noch mehr... Abgrundtief. Ja. Liebe Uschi, was meinst du eigentlich zu dem Thema? Neues aus den Regionen. Ja gut, ist zwar nicht das Thema, aber Uschi rettet den Abend. Es geht um ein Thema, das mir schon den ganzen Tag unter den Nägeln brennt. Und zwar... geht es jetzt um das Pottwichteln 2015. Und da kann unser Gast natürlich dazu etwas erzählen, weil er das mit organisiert, hat er ja vorhin schon erzählt. Ja, da schieß mal los. Erklär mal für die Leute, Gast die nicht wissen sollten. Gib Feiert. Der Gast, der hat was mitgebracht. Ich habe ja gehört, es ist Tradition, wenn man kommt, bringt man was mit. Und deswegen habe ich jetzt was mitgebracht. Ohren auf. Ohren auf und sei dabei. Okay, zu viele Bevors. Das Pottwichteln, du organisierst das mit in diesem Jahr. Und richtig. Erklär mal ganz kurz für die Leute, die das noch nicht wissen sollten, was ist das Pottwichteln? Kleinen Moment. Neues vom Pottwichteln. Ist ja nicht so, als würde ich unvorbereitet kommen. Ja, Pottwichteln. Der ein oder andere kennt es vielleicht aus den Vorjahren mit einer kurzen Unterbrechung. Aber was vielleicht jeder kennen mag, ist die Tradition des Wichtelns kurz vor Weihnachten. Das heißt, man trifft sich in geselliger Runde, schmeißt seinen Namen in einen Hut, in ein Glas, in einen Lostopf und zieht dort seinen Wichtel heraus, den man dann beschenkt mit einem Geschenk, das einen vorher festgelegten Betrag nicht überschreiten sollte. Und der Wichtel macht es genauso, also derjenige, der deinen Namen bewichtelt hat. Und da haben wir uns gedacht, oder besser gesagt, da hat sich 2012 der liebe Tobi Bayer. Na? Tobi Bayer? Tobi Bayer gedacht, das kann man hoffentlich alles rausschneiden. Der liebe Tobi Bayer gedacht, was gibt es Schöneres als Geschenk für einen Podcaster als einen Podcast? Und hat dieses Pottwichteln ins Leben gerufen, damals noch mit um die 20 Teilnehmern, die sich quasi gegenseitig bewichtelt haben. Das heißt, die Idee des Ganzen ist, dass am 24. Dezember, also am Heiligen Abend für die Heiden unter uns, in den Feeds ein Gastpodcast veröffentlicht wird vom jeweiligen Wichtel. Das heißt, ich ziehe zum Beispiel den Bobson Bob Podcast. Der Bobson Bob zieht. Nein, das wollen wir alle nicht hoffen. Ich weiß es. Der Bobson Bob Spiel zieht den Reidinger. Das wäre ein bisschen blöd, weil er da mitmacht. Der Bobson Bob zieht den Einschlafen Podcast. Und der Tobi Bayer zieht dann wiederum, den Sie reden Podcast und produziert quasi jeweils für dieses Format, hört sich dann dieses Format an, in der Regel kennt man das ja vielleicht schon ein bisschen, oder wenn nicht, hört man sich hinein und produziert dann im Stil dieses Podcasts, den man erwichtelt hat, eine Episode und schenkt sie dem jeweiligen Podcaster, der dann am 24. Dezember diese Episode in seinen Feed stellt und veröffentlicht. Klingt einfach, ist im Hintergrund allerdings ziemlich kompliziert. So, wer jetzt sich fragt, der kann das Ganze nachlesen auf der Webseite zum Pottwichteln. Die da lautet die Adresse? www.pottwichteln.com. Das ist die, die wir kommunizieren. Es geht auch .net und .org, glaube ich. Schon mal mitgemacht? So als Mitorganisator? Ich habe nicht mitgemacht, aber ich muss dazu sagen, das Pottwichteln war 2014 der Grund, in die Pottunion einzutreten mit unserem Podcast. Und dummerweise im Jahr 2014 ist das Projekt mangels Mitstreitern ausgefallen. Also es hat nicht an Interesse gemangelt, aber an Organisatoren. Das wurde ja auch hier im Magazin-Podcast und im Ding, glaube ich, intensiv schon angesprochen und ausgewertet. Also wenige Wochen, Monate, nachdem ich beigetreten war und auch intensiv das Magazin gehört habe, musste ich dann erfahren, das Pottwichteln fällt aus. Da habe ich dann mit Raphael vom WhoCast, der eigentlich heute Abend auch hier sein wollte, aber länger arbeiten muss, überlegt, damals schon, 2014, Mensch, das könnten wir doch auch mal machen. Das war aber, glaube ich, schon im Oktober oder November. Und da haben wir dann gesagt, nee, eigentlich bringt das nichts, weil Rico damals im Podcast gesagt hat, die Pottunion stellt den Leuten, die sich zur Verfügung stellen und das Ganze organisieren wollen, auch die ganze Technik zur Verfügung. Und dann sind wir jetzt dieses Jahr ein bisschen zeitiger auf die Pottunion zugegangen und auf den Tobi Bayer auch und haben von beiden Seiten da großartige Unterstützung erfahren. Also Tobi Bayer übernimmt wieder die Schirmherrschaft in diesem Jahr und die Pottunion stellt uns den Webspace zur Verfügung, wo unser WordPress gehostet ist, unsere Seite gehostet ist und wir brauchen natürlich, wenn die Folgen dann irgendwann eintrudeln, eine Menge Platz und eine Menge Rechnerkapazität. Warum? Also ich bin mal ganz neugierig, weil ich tatsächlich auch mit dem Gedanken gespielt hatte, das Pottwichteln wieder irgendwie ins Leben zu rufen, weil ich mitbekommen habe, dass das bei vielen ja großen Spaß erzeugt hat. Also das wäre ja schade, wenn das irgendwie verloren geht. Und ich habe mich dann auch mal so ein bisschen beschäftigt damit. Sowohl der Tobi Bayer als auch die Leute der Pottunion, die das damals organisiert haben, haben ja irgendwann gesagt, das ist so wahnsinnig viel Arbeit. Das können wir nicht leisten. So, und ich habe mich dann gefragt, warum ist das so viel Arbeit, wenn ich im Prinzip ja nur, ich sag mal nur, ganz naiv, ich sammle Namen ein von Menschen oder von Podcasts, die mitmachen wollen, ich schmeiße die in einen Lostopf, ziehe die heraus. Im Grunde würde ja eine Kette reichen. Ne? Der erste wichtelt den zweiten, der zweite wichtelt den dritten, der dritte den vierten und der letzte wieder den ersten. So, dann wäre ja so eine so eine Beziehungskette irgendwie aufgebaut. Ich teile denen das mit und die veröffentlicht das dann im Prinzip auf ihren eigenen Seiten. So wäre meine schlichte Idee gewesen. Dann wäre es doch im Prinzip nur diese Zuordnungsaufgabe und das Einsammeln und das Zurückinformieren. Was ist da so aufwendig dran? Wie macht ihr es? Das kann ich dir ehrlich gesagt erst im neuen Jahr beantworten, was daran so aufwendig wird. Ich kann mir aber vorstellen, momentan gehen wir noch wahrscheinlich relativ blauäugig ran, aber ja. Wir haben natürlich auch mit dem Rico gesprochen, der im vorletzten Jahr, da auch mit federführend war, und der hat uns gesagt, es gibt schon eine ganze Menge zu tun im Hintergrund. Also vorwiegend natürlich den Leuten hinterherrennen, weil sie irgendwas vergessen haben, was unbedingt wichtig ist, damit das Pottwichteln funktioniert. Das kann ich mir gut vorstellen. Also dieses in den Hintern treten und vor das Schienbein latschen, das kann ich mir vorstellen, dass das viel Arbeit ist. Aber du sagtest gerade, du brauchst großen Webspace. Wofür brauchst du so viel Webspace? Na, im Grunde fungieren wir ja als neutrale Mittler zwischen den beiden Podcasts, die sich gegenseitig bewichteln. Das heißt, sie bewichteln sich auch nicht gegenseitig. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, es kann passieren, dass wir uns gegenseitig bewichteln zum Beispiel. Es kann aber auch passieren, dass da völlig unterschiedliche Konstellationen kommen. Mhm. Und die Idee dahinter ist ja auch so ein bisschen, dass derjenige, der bewichtelt wird oder diejenige, die bewichtelt wird, nicht weiß, wer ihn oder sie bewichtelt hat. Das heißt, wir brauchen noch eine Instanz dazwischen, die Podcasts entgegennimmt und wieder verteilt. Und zwar nicht nur die Adresse der Podcasts, sondern tatsächlich physischen Podcasts, aber die Datenmenge an Podcasts. Und wer selber Podcasts macht, der weiß, da kommt eine ganz schöne Datenmenge zusammen. Das heißt, die Podcasts liegen dann im Grunde genommen auf den Pottwichteln-Seiten bereit zum Abruf, zum Herunterladen. Also das heißt, wenn ich den Podcast bekomme, kann ich entweder den Webspace auf der Pottunion-Seite nehmen oder, was uns vielleicht sogar noch lieber ist, damit Heiligabend nicht die Pottunion-Seite zusammenbricht und die Pottwichtel-Seite, lade ich die Datei herunter und lade sie auf meinen eigenen Server. Wenn ich jetzt einfach nur sagen würde, pass auf, die Datei liegt auf Server XY, dann wüsste der Bewichtelte, die Bewichtelte natürlich, wer ihn bewichtelt hat. Und insofern braucht man diese neutrale Instanz dazwischen und halt auch, ich sag mal, diesen Zwischenspeicher für die Dateien. Ach so, ich hätte es, meine Gedanke war, zum Beispiel der Bobson Bob würde jetzt, cruisetricks.de bewichteln. Dann hätte ich gedacht, der Bob macht eine Episode im Stil von Cruisetricks und hält die auf seinem Server bereit bis zum Veröffentlichungsdatum. Ich hätte jetzt den 6. Dezember genommen, am Nikolaustag. Nee. Dann macht der Bob erstmal eine Reise, wenn ich Cruisetricks mache. Und dann schalten alle gleichzeitig am 6. Dezember sozusagen die Episoden, die sie für andere gemacht haben, frei. So, gemacht, so dass man im Prinzip mit diesen ganzen Audio-Files und mit diesem Datenvolumen überhaupt nichts zu tun hätte. Das ist ja ein Geschenk für andere. Ich stelle das dann einfach für den anderen oder für die Allgemeinheit dann zum Download zur Verfügung als Anbieter. So hätte ich gedacht. Spinnen wir mal rum. Nehmen wir mal an, ich jetzt mit meinem kleinen Podcast bewichtel methodisch inkorrekt. Ja. Stelle meine Folge irgendwo auf den Server und kriege auf einmal die Zugriffszahlen, die methodisch inkorrekt hat. Da weiß ich nicht, ob mein Server das aushalten würde, zum Beispiel. So als kleines Beispiel. Und der Hintergrund ist ja auch ein bisschen, dass ich als Bewichtelter nicht weiß, wer mich bewichtelt. Und wenn ich jetzt sehe, das liegt auf der Seite bobsonbob.de/audio/wichtel-mp3, dann weiß ich natürlich, dass die Audiodatei vom lieben Bob kommt und nicht von einem mir unbekannten Wichtel. Ja, aber spätestens, wenn du reingehört hast, weißt du doch, wer es gemacht hat. Dann kannst du doch auch das verstehe ich jetzt gerade nicht. Also wenn 5 Leute mitmachen und sie stellen jeweils auf ihren eigenen Webspace die Folge, die sie für einen anderen gemacht haben. Achso, du willst nicht, dass die in den eigenen Feed, sondern die sollen tatsächlich in den Feed des anderen sozusagen in dem Feed des anderen auftauchen. Ja, im Grunde genommen veröffentlicht das, derjenige. Ich verstehe. Also ich bekomme, jetzt den Link zur Datei. Ja. Kann entweder die Datei auf dem Pottwichtel-Server lassen und verlinke die Datei dort. Ich muss aber selber die Shownotes einfügen, zum Beispiel. Und Jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, jetzt komme ich auch nicht mit. Also, du hast hier von, genau, du hast hier, das wollte ich sagen, du hast hier von 5 mitmachenden Podcasts gesprochen. Ja. Gucken wir uns mal die Pottwichtel-Aktion 2014 an. Da waren es aus der, sag ich mal, aus der Lameng 43 oder 46, ich glaube 43 Podcasts, die mitgemacht haben. Inzwischen ist die Szene doch gewachsen und wir hoffen natürlich, dass sich die Aktion rumspricht. Das heißt, wir rechnen mit mindestens 50 Podcasts in diesem Jahr. Realistisch gesehen wären es vielleicht um die 100 sein. Und dann wird es kompliziert. Ich meine, ob das Prinzip jetzt für 5 oder für 50 Podcasts geschaffen wird, ist ja dann eigentlich egal. Aber du möchtest schon, dass, also wenn der, wer auch immer, sagen wir mal, der Marc würde jetzt einen Podcast im Stile des Bobs on Bob Podcasts machen, dann soll das im Feed beim Bobs on Bob auftauchen. Richtig. Oder soll das im Feed beim Marc auftauchen? Nein, im Feed von Marc taucht die Folge auf, die er bekommen hat. Im Feed von Bob taucht die Folge auf, die Bob von Marc bekommen hat. Okay, jetzt sehe ich die Schwierigkeit. Ich möchte lieber eine von Sascha haben. Das kannst du dir nicht aussuchen, du wirst gelost. Ach so. Vielleicht, also ja, da sind hunderte Affen programmieren gerade 1000 Suchmaschinen und Zufallsgeneratoren, damit da auch wirklich nichts dem Nicht-Zufall überlassen wird. Also ich hätte, das heißt, ja, wir haben ja schon ein paar Formulare programmiert, die noch nicht freigeschaltet sind. Ich hätte mir eine Excel-Liste genommen, einfach ja, die Namen klingt, da reingeschrieben in die andere Spalte. Wir haben am Anfang auch Zufallszahl und dann nach der Zufallszahl sortiert und dann hätte ich meine Reihenfolge. So war mein Gedanke. As easy as go, as possible. So. Also gut. Macht das mal mit 100 Affen und Codierenden, was war das? Programmierenden irgendwas. Martin, das ist eine Sache, die muss man einfach machen. Rock'n'Roll ist, wenn man es trotzdem macht und wenn dann was Geiles bei rauskommt, wovon ich überzeugt bin, und dann haben wir alle Spaß. Ja, noch schöner wäre ja. Naja, das war doch so am Anfang unsere blauäugige Überlegung, man, da machst du halt eine Excel-Datei und keine Ahnung was und dann funktioniert das Ganze schon. Unser erstes Mumble-Gespräch mit Rico hat uns da etwas geerdet. Er hat gesagt, da steckt schon ganz schön viel dahinter. Ja, gut. Er hat uns auch die alten Formulare aus 2014 zukommen lassen, die wir dann etwas umgebaut haben, mit einem WordPress-Plugin nochmal neu aufgelegt. Und das ist einfach, sag mal, der Arbeitsflow im Hintergrund wird durch diese Formulare einfach doch hoffentlich ein bisschen einfacher. Genau, das sollte man vielleicht so jetzt stehen lassen. Ich darf vom André McFly noch mal einwerfen. Supercalifragilistik expialigetisch ist jetzt ohne Zusammenhang, aber auch, dass ihr jetzt durch die Beschreibung natürlich nicht gerade zu dem Punkt gekommen seid, dass das Ganze eine einfache Geschichte ist, die ja, wenn es funktioniert, am Ende eigentlich ganz ganz cool wird. Und im Idealfall bekommt man das ganze Durcheinander, das im Hintergrund ja durchaus zwischendurch mal entstehen kann, bekommt man das gar nicht mit, wenn man teilnimmt. Das Problem habt ihr dann ja als Veranstalter sozusagen. Das hoffen wir natürlich nicht, aber wir hoffen es in dem Fall dann schon, dass die Mitmachenden davon nichts mitbekommen. Ich kann ja mal ganz kurz, um das Ganze noch etwas zu sortieren, chronologisch mal den Zeitplan ein bisschen erklären. Wenn das sehr gewünscht gut ist. Ja, mach mal, sehr gut. Also wir sind momentan in der Bewerbungsphase. Wir sind mitten dabei gerade, wie man hört. Und die Anmeldephase, die beginnt dann Ende Oktober, am 26., wenn ich es aus der Lameng richtig gelesen habe. Die läuft dann 2 Wochen und dann ist quasi die heiße Phase und dann ist ein Anmeldeformular auf der Pottwichteln-Seite freigeschaltet, in dem man sich einträgt und die Verpackung mit hochlädt, das heißt den Startjingle, das Outro, eventuelle Zwischenjingles, bei uns jetzt zum Beispiel die Uschi, die würde man mit hochlegen und vielleicht noch einen kleinen Text, um was es überhaupt in diesem Podcast geht. Dann ist am 9. November der Einsendung Schluss. Dann wird gelost von den dressierten Affen im Hintergrund und dann werden die Wichtel informiert nach einer gewissen Zeit und haben dann einen Monat Zeit, sich mit dem Gastpodcast vertraut zu machen, mal reinzuhören und mal zu hören, also um was geht's denn eigentlich, wie wird das umgesetzt und wie können wir uns da einigermaßen rannähern, dass das auch klingt wie der Gastpodcast. Das dauert ungefähr einen Monat, diese Produktionszeit, so dass ungefähr, sagen wir jetzt mal, 2 Wochen vor Weihnachten die Podcasts, die fertigen, eingeliefert werden. Da habe ich die Taste losgelassen, dann sind wir gefragt und müssen diese Podcasts wieder verteilen. Und dann sind sie rechtzeitig vor Weihnachten hoffentlich bei den Zielwichteln angekommen und die haben dann wieder ein paar Tage Zeit, die Shownotes zu schreiben, die Dateien, die Audiodateien in die Feeds zu packen und dann am 24. Am Heiligen Abend auf Veröffentlichen zu drücken. Vielleicht noch mal kurz eingehakt, Sascha, du sagst gerade Bewerbungsphase, das klingt jetzt, also klang jetzt im Chat gerade so, das ist so schon, dass jeder mitmachen darf, wer möchte. Ne? Es ist nicht so, dass jetzt noch eine Auswahl stattfindet, wer mitmachen darf. Ne? Nee, es ist die Bewerbephase und nicht die Bewerbungsphase, ja, also das ist ganz gut. Klar. Also nur, dass jeder, da keine Missverständnisse aufkommen. Genau, also mitmachen kann jeder, jede, der die einen Podcast betreibt oder bis zum Pottwichteln gründet, aber man sollte zumindest eine Ausgabe schon draußen haben, auf die sich der Wichtel beziehen kann. Und egal, ob 2 Hörer, 20 Hörer, 2000, 20.000 Hörer, völlig Wurst, egal was für ein Thema, da kann wirklich jeder mitmachen, der einfach Lust hat und natürlich auch die Zeit hat, in dem Monat vor Weihnachten einen Podcast mit seinem eventuellen oder seinen eventuellen Mitcastern zu produzieren. Das muss man sich natürlich auch vorher überlegen, ob man das logistisch als eigener Podcast eigentlich hinbekommt, sich da einen Termin zu suchen und hinter das Mikro zu setzen. Wir wissen ja alle, die Vorweihnachtszeit ist auch für Podcaster nicht gerade rare gesät mit Terminen abseits der Podosphäre. Ich kann mich noch an meinen erinnern. Oh Mann, ich musste was über Programmiererei erzählen. Ich habe da gar keine Ahnung von. Gibt's den noch? Mensch. Ja, klar, gibt's den noch. Aber ich, ich weiß im Moment nicht. Such den mal bitte fürs nächste Mal raus. Der ist ja, auf der Pottwichtel-Seite sind ja, die Podcasts vom letzten Mal ist, alle verlinkt, die noch ja, existieren. Findest du bestimmt. Ja, ich habe dann überlegt, ob ich mir die Xbox kaufe oder die PlayStation damals, glaube ich, weil das gerade so im Gespräch war. Ja, ich hatte von Programmierung halt null Ahnung. Und hast du dann was über PlayStation erzählt? Ja, und über die Xbox. Ich habe halt. Du kanntest den also vorher gar nicht? Nein, kannte ich nicht. Nein, wie hast bin auch denn kein dann, Programmierer. Ich bin wie hast du es denn dann angestellt, dass du den Duktus getroffen hast? Hast du dann ein paar Episoden gehört? Von ja, Wikipedia, nein, es fällt halt sehr, sehr schwer, das zu hören. Wenn du nicht selber programmieren, das ist halt absolut nicht meins, ne? Mhm. Und da habe ich mich halt irgendwie reingehört und dann waren das auch noch mehrere, ne? Und ich bin halt alleine und ich habe richtig Schwierigkeiten gehabt. Aber es ist eine Herausforderung und es macht Spaß und ich glaube, ich werde das auch wieder machen, ja. Also, wenn ihr euch anmeldet, Vorsicht, ich bin auch dabei. Warst du denn dann mit deinem Wichtelgeschenk zufrieden? Du hast ja auch ein Geschenk bekommen. Ja, ich weiß auch gar nicht mehr, von wem das war, du. Ich müsste jetzt gucken, aber ich war zufrieden auf jeden Fall, ja. Mhm. Ja, und das ist, glaube ich, so auch der Sinn der Sache, dass man halt auch fremde Podcasts kennenlernt und auch in, sagen wir mal, in Materien reingeschmissen wird, mit denen man sich normalerweise nicht befassen würde. Ich bin auch mal gespannt, ich mache ja selber mit, wen ich dort erwichteln. Es ist aber im Hintergrund sichergestellt, dass auch wir, also Raphael vom WhoCast, das muss man noch erwähnen, der quasi der zweite Organisator ist. Unser zweiter Gast auch heute, ne? Genau, ja. Der eigentlich heute kommen wollte, vielleicht kommt er noch, da mit drin hängt. Also wir machen da selber mit, aber wir kriegen im Grunde genommen auch nicht mit hinter den Kulissen, wer sich hinter welcher Nummer, ich sag mal, jeder Podcast bekommt eine Nummer, dann werden die Nummern verlost oder zugewichtelt und wer sich hinter welcher Nummer verbirgt. Das heißt, ist es sichergestellt, dass wir auch da mitmachen können, weil das ist ja eigentlich auch der Sinn der Sache, dass wir diese Aktion gestartet haben, dass wir da mitmachen können. Also ich hätte gerne sowas wie Trick 17 zum Beispiel. Das finde ich gut. Ja, wünschen kannst du dir ja alles, aber ob du das bekommst. Dann würde ich mal mit Ben besprechen, dann also ob wir da mitmachen. Dann würde ich mir als allererstes die Eier einölen Und ein paar Tricks habe ich auch noch auf Lager. Ja, nun. Hilfe, mein Kopf. Diese Bilder. Ach ja, Eier einölen. Okay, das ist jetzt für alle, die den Podcast gehört haben, natürlich ein Insider, aber gut. Ich würde mir auch was hört wünschen. Euch das mal an, den Trick 17 Podcast, so einmal kurz geplackt. Apropos Werbung, ich würde mir auch was wünschen. Auf unserer Pottwichtel-Seite, pottwichteln.com, findet ihr auch Audio-Trailer. Es werden auch noch mehr, das sei gesagt. Und auch Banner und andere Grafiken, die ihr auf eurer Seite gerne einbinden könnt. Und natürlich auch im Podcast immer fleißig erzählen, dass es das Pottwichteln gibt, dass ihr mitmachen wollt. Und vielleicht ist der ein oder andere ja dann auch interessiert und angeregt, dort auch mitzumachen. Also Werbematerial findet sich auf der Pottwichtel-Seite Scrollflow. Wir brauchen noch ein Video. Und wenn wir jetzt gerade schon bei Werbung sind, ich habe mir überlegt, mit dem Hobbykoch-Podcast mache ich auf jeden Fall wieder mit, weil ich das immer sehr schön finde, wenn Menschen, die überhaupt nicht sonst kochen, dann mehr oder weniger genötigt sind, irgendwas zuzubereiten. Ich leih mir die Küchenmaschine vom Raiden. Genau, ich wollte gerade sagen, haben alle Thermomix mittlerweile. Wenn der Sven mitmacht, wäre natürlich super. Dann ist das natürlich Wasser auf seine Mühlen. Aber schöner ist natürlich, wenn jemand, der sonst sich bekochen lässt, dann da was zubereiten darf. Und naja, ich bin gespannt, was passiert. Fällt mir gerade ein, dass wann ist das? Irgendwann am 5. Oktober, genau, hat ein Discounter so einen Thermomix-Nachbau im Angebot. Also wer sich dafür interessiert, kann ja da mal gucken, dann Augen offen halten. So viel zum Pottwichteln, würde ich sagen, oder? Ja, eine Frage noch an den Sascha. Warum die Domäne .com, das klingt wieder so kommerziell und macht wahrscheinlich einige wieder etwas wuschelig. Warum habt ihr die gewählt? Wenn dich das stört, dann geh auf pottwichteln.org. Alles klar, okay. Morg vom Org. Ja, das ist ähnlich, weil die Pottunion ist ja nun auch, ich sag mal, Hauptsponsor der ganzen Aktion und das ist ähnlich wie bei der Pottunion, die ja auch unter allen Top-Level-Domains der Welt quasi verfügbar ist, ist es ähnlich beim Pottwichteln gehalten. Also ohne Pottunion, da sage ich ganz ehrlich, wäre diese Aktion auch nicht möglich, weil da ganz viel Technik im Hintergrund nötig ist, ohne die es nicht funktioniert. Ja, dann Dankeschön der Pottunion, würde ich sagen. Wobei speziell nicht dem Rico. Ja eben, das ist bleibt dann alles an Rico, auch der Dank an ihm hängen sozusagen. Danke Rico. Der Dank muss an ihm hängen bleiben, ob er will, ja, er will ja immer nicht als Pottunion angesprochen werden. Deswegen weiß ich nicht, ob ich ihm damit einen Gefallen tue oder ihn ärgere. Das der ist das Vater Problem. Der Pottunion. Ja, in dem Moment schießt in der Schweiz ein Dach vom Haus weg, weißt du? Ach ja. Also ansonsten, wenn noch Fragen offen geblieben sind, es gibt eine FAQ auf unserer Seite, in die wir viel Liebe und Arbeit gesteckt haben und es gibt auch ein Kontaktformular und natürlich die Infoadresse info@pottwichteln.com. Da wieder, an die man Fragen loswerden kann. Genau. Und ich lese gerade, der MC ist da natürlich auch beteiligt. Also von daher gut. Ah. Rico, dann teile dir bitte diesen Riesendank mit MC. Also sei da so ehrlich. Das hätte ich vorlesen müssen. Ich meine, was gibt's da Neues im Chat, sag mal? Gab's da eine Reaktion? Nicht viel, dass Rico gerade gesagt hat, dass der MC auch hilft bei der Aktion. Ach, der auch? Der auch, ja. Ach, das ist aber schön. Dann soll sich doch richtig dem Rico bitte aus im Chat. Das musst du jetzt schreiben. Ja. dass er das Riesendankeschön doch sich mit dem MC fairerweise teilen soll. Okay, hör mich tippen. Okay, ihr könnt aber parallel weitermachen. Das ist sehr schön. Nicht bei dem Lärm. Nee, einmal mit Profis. Es ist ja auch nicht so, als könnten die uns hören im Chat. Ist das ein Quatsch? Apropos Quatsch, Uschi, machst du auch gern Quatsch? Neues aus den Regionen. Ich merke schon, bei der sammle ich heute keine Punkte mehr. Naja, Neues aus den Regionen ist jetzt unser Thema. Ich komme mir total veräppelt vor. Und für Leute, die sich gerne veräppeln lassen, gibt es den Pottäppler-Workshop-Tag. Wer möchte denn darüber was erzählen? Mir ist der zugelaufen. Ich habe im Sendegate das gesehen. Die Tine Nowak, die ist ja da schon seit einiger Zeit immer mal wieder aktiv und trommelt da die Leute zusammen im Rhein-Main-Gebiet. Und das soll jetzt wohl diesmal nicht nur ein abendliches Zusammensein sein, sondern einen ganzen Workshop-Tag beinhalten. Und sie nennen das den Pod-Appler-Workshop-Tag. Am 28. November soll das Ganze stattfinden. Und ich finde diesen Slogan, den sie sich gewählt haben, nämlich kein Netzwerk, ein Stammtisch. Der Podcast fällt nicht weit vom Stamm, denn den finde ich besonders nett. Also es geht einfach darum, zusammenzukommen und sich auszutauschen, wie das in den großen, bei den großen Treffen, die wir ja PPW und Podstock und Camp und was es alles gegeben hat, auch im großen Stil gibt, eben dann quasi als Tagesveranstaltung im kleinen Stil. Da gibt es auch eine eigene Webseite oder einen Tumblr-Blog, podappler.tumblr.com, da haben wir wieder den Com. Da wird was beschrieben und es gibt aber auch Informationen darüber im Sendegate. Da kann man auch mal unter Podappler gucken oder Podcast Rhein-Ruhr oder Tine Nowak. Da wird man sicherlich fündig werden. Also Rhein-Main-Gebiet, ne? Oder? Rhein-Main-Gebiet, genau. Wer in dem Gebiet unterwegs ist als Podcasterin, als Podcaster oder als, ich denke mal, auch engagierte Hörer oder Leute, die einfach sich dafür interessieren, für die Technik oder für die Community, vielleicht auch Lokalreporter, so wie der Sascha einer ist, der da mal ein bisschen berichten will, da könnte man einfach mal auf die Aktiven der Szene treffen. Das gibt's bestimmt dann auch Appleboy. Entschuldigung. Da müsste ich ins Rhein-Main-Gebiet ziehen. Warum? Der Jörg, ne? Der fährt einfach immer viele Kilometer, um bei solchen Sachen dabei zu sein. Der Jörg treibt sich auch manchmal hier rum in meiner Gegend. Siehste? Ich bin überall mal unterwegs. Oh, keiner ist vor ihm sicher. Wieso? Wo ist denn deine Gegend? Naja, knapp Spreewald, weißt du doch. Ah, da fahre ich bald hin. Dann können wir Kaffee trinken, ne? Ja, können wir vielleicht hinkriegen. Sauber. Und Gurken essen. Bei das Spreewald. Sowieso. Fängt sofort Gurke ein. Ja, aber wer eben, dann macht doch da auch ein Podcaster-Netzwerk-Treffen. Auf dem Kahn, ja. Ganz allein mit Bob und mir. Das klingt irgendwie merkwürdig, aber okay. Das könnte ein sehr intensives Seminar werden, warum nicht? Könnt ihr euch über die Tiefen des Pod-Love-Publishers unterhalten? Kai, der übrigens ein Update erfahren hat, vor einiger Zeit. Vor kurzem, vor wenigen Tagen, mein Gott. Kai kommt auch, ne Kai? Wohin? Ja, zu unserem Treffen. Ich war kurz bewusstlos. Wo trefft ihr euch? Im Spreewald. Auf dem Kahn. Nee, also wenn was in Hamburg stattfindet, dann wäre ich dabei. Das ist von mir so ein Katzenwurf entfernt. Und der Tönes weist auch gerade auf die Gruppe, die Meetup-Gruppe vom Podcast Meetup Hamburg hin. Also es gibt ja ganz viele Gruppen hier in der ganzen Nation. Aber er fragt gerade, ob wir darauf schon hingewiesen haben. Haben wir noch nicht, aber... So explizit nicht, aber... Na, kann man ja jetzt machen, ne? Und zwar findet es am Donnerstag, 22. Oktober um 19 Uhr statt. Großer Bursta, 46 bis 48, 6. Stock in Hamburg. Gibt's da Infoseiten oder so? Ja, natürlich. Guck doch mal in den Chat, mein lieber Bobson Bob. Genau. Oder bei uns Shownotes. In den Shownotes. Richtig. Wir haben noch den Concierge. Ich brauche nicht in Chat. Ja, du nutzt das jetzt schon, ne? Diesen Concierge. Ja, ich bin jetzt hier nicht so zum Spaß, ne? Ja, lieber Concierge, sag mal, was wird denn dort überhaupt geboten beim Podcast-Meetup in Hamburg? Also erstmal die URL können wir kurz vorlesen, meetup.com/de/podcast-meeting-hamburg, also mit Bindestrichen dazwischen. Habe ich mir aber hier schon gebookmarkt, weil das ist für mich ja auch interessant. Ja, und geboten wird einen Vortrag von Nele Heise. Huhu. Die kennt ihr vielleicht, das ist ja die Podcast-Wissenschaftlerin, die sich neben anderen Themen ja auch um das Thema der Podcasterinnen besonders kümmert. Da ist ja meine Tochter Vicky ja auch in dieser großen Liste mit drin, habe ich neulich mal dafür gesorgt. Aber es sind auch schon ganz schön viele, weil es ja immer wieder heißt, es gibt keine Podcasterin. Naja, und die wird einen Vortrag halten, aber es gibt auch sicher noch ganz viele andere Themen. Brauchen wir jetzt ja so jetzt detailliert gar nicht drauf eingehen. 22. Oktober 2015. Und zwar der Ort nennt sich jetzt, die Adresse nennt sich Großer Burster, 46 bis 48, sechster Stock, scheint also ein größeres Gebäude zu sein. Aber wenn ihr da in der Region seid, dann findet ihr das raus. Und wir verlinken ja auf jeden Fall nochmal, dann könnt ihr euch die Adresse nochmal genauer recherchieren und da auf jeden Fall hinkommen. Das ist richtig. Lord. Gut. Sechster Stock, rote Klingel. Bei Chantalle. Okay, gut. Wollen wir dann bitte zum nächsten Thema oder hat noch irgendjemand was Neues aus den Regionen zu verkünden? Ich schon, aber das gehört nicht hierher. Ach, nicht die Region. Mann, Mann, Mann. Ach so. Okay, komm. Uschi, Schätzchen, mach mal. Technik. Oh Mann, klingt sie wieder zickig. Technik. Nun denn, lieber Martin, Flatterboard war ja letztens auch Thema. Und das ist wohl ein Projekt von unserem Freund Christian Bednarek. Jetzt sprich doch mal drüber. Was hast denn da Nettes ausgekramt? Na, es hat sich nun eine Suchfunktion ergeben. Quatsch. Also die Version, die uns der Christian beim letzten Mal vorgestellt hat, die ließ sich ja durch die OPML-Datei füttern. Das heißt also, die Datei, die ich aus meinem Podcatcher heraus exportieren kann und die im Prinzip die Information enthält, welche Podcasts werden von dem Podcatcher überwacht und eingesammelt, die jeweiligen, die Episoden. Damit konnte man im Prinzip an das Flatterboard herantreten. Und jetzt gibt es aber auch die Möglichkeit, ohne diese OPML-Datei da heranzutreten, sondern einfach über eine Suchfunktion zu gehen. Das heißt, man kann ein Stichwort eingeben, zum Beispiel Magazin, und dann würde man alles ausgeworfen bekommen, wo irgendwie das Wort Magazin drin vorkommt und kann dann auch da gezielt einzelne Angebote suchen. Das ist ganz hübsch. Ich habe da letzthin sehr intensiven Gebrauch davon gemacht, weil ich mal eine Übersichtsseite haben wollte von verschiedenen Podcasts und deren letzten Episoden so. Das konnte man sehr schön Stichwortsuche machen, bekam eine Seite, die ich dann ausdrucken und weiterverarbeiten konnte. Das war für mich eine große Hilfe. Also das ist einfach eine neue Funktion, Suchfunktion für über das Flatterboard. Nun, wo können die Leute das Flatterboard finden? Außer natürlich bei uns in den Shownotes. Das ist Flatterboard, ein Wort, .hörsuppe.de. Hörsuppe mit OE, aber ich glaube, es geht sogar mit Ö. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat er sogar das Ö eingebaut. So also ist er, der Christian. Ich habe übrigens von dem Detlef die OPML-Datei bekommen. Echt? Ja, ich habe die hier. Und? Schlackern dir die Ohren? Ja, du, ich komme da nicht klar. Das ist krass. Der grüßt übrigens ganz schön. Der Detlef Breitenbach ist nämlich auch wieder, hört wieder live zu und hat uns über Twitter wieder mitgeteilt, dass er live dabei ist. Grüße hier an Detlef. Oh ja, auf jeden Fall. Grüße, mein Detlef. Weinkumpane. Ja, vom Podstock. Mensch, ist auch ein netter. Nun denn. Er bringt mir morgen ein bisschen was mit davon. Ja, morgen, das ist ein gutes Stichwort. Mensch, dabei habe ich letztens gerade gesagt, er unterstützt ja auch den Podcast-Film, sei der mal auch wieder ganz verblümt hier genannt. Und da habe ich mir noch gedacht, Mensch, zu denen muss ich ja auch. Die machen den Proton-Podcast. Da kann man ja wieder lecker Weinchen trinken. Mensch, das hat so Spaß gemacht. Nun denn, aber ihr habt ja einen ganz großen Vorteil mir gegenüber. Ihr könnt euch am Wochenende treffen. Kommt der Proton-Podcast denn auch? Du sprichst das Ganz-Ohr-Treffen an, das Treffen der Wissenschafts-Podcasterinnen? Ich spreche über das Ganz-Ohr 2015 in der Universität Witten-Herdecke. Ja. Ja, da in der Tat, der Detlef und der Sven, die kommen auch. Ich weiß nicht, ob sie den Baden mitbringen. Das ist, glaube ich, nicht vorgesehen. Aber die beiden werden auf jeden Fall da sein, so wie sie letztes Jahr auch da gewesen sind. Und da wir ja diesmal mit einem gemütlichen Freitagabend beginnen, der uns dann stärken soll, um Samstag dann richtig ernsthaft zu arbeiten. Natürlich. gehen wir dem Ganzen mit einer, also ich jedenfalls mit einer großen Freude entgegen und ich hoffe mal, das wird eine wirklich Podstock-ähnliche Atmosphäre. Wir machen das im Grunde nur, weil Detlef gesagt hat, er möchte gerne sowas wie Podstock haben. Ich versuche das jetzt in irgendwie an einer Universität in einem Seminarraum Podstock nachzuempfinden. Das wird natürlich nicht funktionieren, aber naja. Liebe zeitsouveränen Hörer, also wenn ihr das hier hört, ist das schon gelaufen. Leider, leider, leider, leider, leider. Das stimmt. Ja, aber nicht traurig sein, Glück. Denn Martin bringt bestimmt noch was Nettes mit das nächste Mal. Was Nettes bringe ich mit? Na natürlich, du wirst doch wohl ein paar Eindrücke vor Ort einsammeln. Ich habe ja den 5-Stunden-Podcast von Martin mit großem Vergnügen gehört, den er mitgebracht hat, den er mit seinem Handy aufgenommen hat. Ach, vom Podstock meinst du? Vielen Dank. Ja, ja. Richtig. Sowas werden wir nicht machen. Also das ist letztes Jahr haben wir die ganze Veranstaltung gestreamt, also quasi den ganzen Tag über alles, was gesprochen wurde, ins Netz gestellt. Und diesen Aufwand wollen wir dieses Mal nicht treiben. Es werden wahrscheinlich 2 Slots, das ist so geplant, vielleicht kann sich spontan auch noch mehr ergeben, aufgezeichnet und die werden hinterher auch veröffentlicht werden. Aber nicht live gesendet werden. Und ein bisschen was wird es hinterher schon geben. Ja, ob ich das dann hier jetzt dann schon beim nächsten Mal mitbringen kann, das weiß ich nicht. Das ist natürlich erst nur 14 Tage und das ist wenig Zeit, um sowas aufzubereiten. Aber mal gucken. Erzählen kann ich dann auf jeden Fall irgendwas. Und wenn du nur ein bisschen mit dem Auto rumtranspirierst, das fand ich gut. Das war furchtbar. Das war furchtbar. Der Pop also, ist so gemein. Ich fand am besten, als Martin sich auf einer Podcast-Bühne auf einmal wiederfand in einer Sendung und währenddessen die Sendung runtermacht, auf der Bühne saß. Ist ja kein Konzept hier zu erstellen, überhaupt nicht dahinter. Sehr schön, das hat mir sehr gefallen. War ein bisschen böse, ne? Also können wir das so hinterher. Ich habe das gar nicht so realisiert, dass das tatsächlich die Sendung war und es kam ja auch alles so ein bisschen. Also man hatte das Gefühl. Es hat noch gar nicht richtig angefangen und deswegen war ich auch so unbefangen. Aber hinterher habe ich gemerkt, war vielleicht jetzt auch ein bisschen, aber naja. Ja, nimm doch nicht alles immer gleich so ernst, mein Gott. Es war ja auch so, wie man es halt wahrgenommen hat, so war es halt, fertig. Aber das war ja nichts negativ. Also, wir waren alle ein großes Miteinander, sagen wir es mal so. Mhm. Gegeneinander und füreinander, genau. Sowieso, wie immer. Lasst uns miteinander ringen. Das tun wir doch. Wir können froh sein, dass Marc nicht an deiner Stelle da war. Also du meinst auf der Bühne? Ja, ja. Holy moly, ich sag euch. Ja, was erwartet, danke, mach mal ganz kurz eine Zusammenfassung. Feedback. Ja, bitte, was? Hä? Ich wollte nur Sascha danken für das freundliche Feedback. Freue mich ja, wenn jemand sich 4 Stunden, 4,5 Stunden nonstop Podcast anhören mag. Ich habe einen großen Rasen, den ich mähen muss und ich höre Podcasts meistens beim Rasenmähen. Das hat genau gereicht. Boah, das ist aber sehr groß. Verflixt. Ich habe gestern keinen Rasen gemäht, aber Stunden Podcasts gehört und zwar am Stück. Und deswegen jetzt bitte das neue Thema. Wissenswertes. Gestern war der 30. September 2015 und es war soweit. Der International Podcast Day fand statt. Rund um die Welt, wohlgemerkt. Und Martin, du hast auch fleißig gehört, habe ich gesehen, denn wir haben uns im Chat getroffen, nicht wahr? Ja, wir haben uns im Chat getroffen und wir haben uns mit, wie hießen diese Bewertungen? Ach, das waren Likes oder was weiß ich was. Das ja, war der Allgeier, hat ja auch fleißig mitgemacht. Das war ein witziges Spielchen, bis der ohne Kuh dann streng eingegriffen hat und gesagt, also so geht das aber hier nicht. Das war mir relativ egal, ich habe das noch 4 Stunden durchgezogen. Ja, also was du ansprichst ist der Beitrag, also mal so, International Podcast Day hat quasi einen Videostream bespielt. In Stundenabschnitten haben sich verschiedene Podcaster zusammengetan und verschiedene Themen immer so in Stundenabschnitten gefüllt. Und der Stundenabschnitt, also in deutscher Zeit gerechnet von 11 bis 12 Uhr, da hatte sich der Simon Dückert Den hatten wir ja auch schon als Gast hier in der Sendung mit den amerikanischen Organisatoren besprochen und gesagt, hier, ich übernehme für eine Stunde den Kanal und fülle ihn mit deutschem Programm, tatsächlich deutschsprachig. Und er hat sich als Gesprächspartner den Henning Krause gesucht. Henning Krause ist Wissenschaftskommunikator der Helmholtz-Gemeinschaft. Er hat damals den Raumzeit-Podcast, der ja relativ bekannt ist, den Tim Pritlove moderiert hat, ins Leben gerufen, mit anderen Leuten, also er war da nicht ganz alleine, bei der ESA und ESA und DLR. Und jetzt bei der Helmholtz-Gemeinschaft hat er das gleiche Konzept übertragen und es gibt den Resonator-Podcast, Gespräche mit Wissenschaftlern, und in dem Fall ist der Moderator der Holger Klein. Denn das hat man vielleicht schon mal gehört. Also der Henning kennt sich ganz gut aus in der Wissenskommunikationsecke und der Simon Dückert ist auch ein Wissensarbeiter, wie er selber sagt. Also Wissen und Vermittlung von Wissen ist sein täglich Brot und die beiden haben eine Stunde lang über das Thema Wissen, wie kann ich Wissen kommunizieren, und dann im späteren Verlauf auch über den Spezialfall Wissenskommunikation über das Medium Podcast gesprochen. Das wurde dann weltweit verfolgt. Ich weiß nicht mehr so ganz genau die Zahl der Zugriffe. Als es anfing, waren es ungefähr 1500 Leute, die weltweit zugeschaut haben, wobei das natürlich in wesentlichen Bereichen der Welt dann auch noch eine tiefe Nacht gewesen ist. Später waren es, glaube ich, ein bisschen weniger, klar. Aber in dem Chat haben sich auch einige Amerikaner zu Wort gemeldet. Fand ich so süß, wie jemand sagte, ich bin in Deutschland geboren, lebe aber jetzt in Amerika irgendwo. Und ich kann so 20% von dem verstehen, was die da reden. Und er freute sich irgendwie darüber. Das fand ich irgendwie total nett, so diese Idee. Ja, und die haben dann einfach dieses Thema kommuniziert. Sie haben es von einer englischen, also den Kanal von einer englischen Solo-Podcasterin übernommen und es am Ende der Stunde an 4 Australier wieder übergeben, und die haben dann einfach weitergemacht. Ich bin dann rausgegangen, musste tatsächlich mal weiterarbeiten, aber du, Marc, hast den Stream dann weiterverfolgt. Was hast du denn noch gesehen dabei? Ich habe noch sehr viel gesehen. Ich habe beispielsweise die drei Kollegen aus, Schottland? Jedenfalls die Technik-Podcaster habe ich danach noch geguckt und denen gelauscht und sogar mit über einen Chat kommuniziert. Da ging es plötzlich um Videopodcasts und ob man nun für einen Videopodcast auch ein Intro braucht und wie soll das aussehen. Da ging es halt um Videotemplates und ich als Filmemacher habe dann gleich wieder in Flammen gestanden, ne? Als ich da sah Screenshots oder wie heißt das, Bildschirmaufzeichnungen von fertigen Templates iMovie und sowas, ne? Es gibt Schöneres und es gibt Einfaches, das man halt selbst machen kann und sowas. Und da ging es dann hin und her und da ging es auch um eine Template-Plattform und das war noch ein recht heiteres Miteinander auf jeden Fall. Danach, was kam denn danach? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht mehr. Bei den Polen musste ich ganz kurz ausschalten, weil da habe ich ja rein gar nichts verstanden. Das war ja, die haben sich zwar bemüht, Englisch zu sprechen zu Beginn, und dann war es aber letzten Endes so, dass sie in ihrer Heimatsprache gesprochen haben. Da habe ich leider null verstanden, logischerweise, und habe dann aufgegeben. Aber eine Stunde später war ich dann wieder mit dabei und ja, es war sehr, sehr lustig. Vor allen Dingen, es gab noch einen Technik, deswegen war ich jetzt eben so durcheinander irgendwie, wann wer dran war nach Simon Dückert. Es gab nochmal Technik-Podcaster und die waren, das waren die Schotten. Und da stand einer, der war via iPhone zugeschaltet, der stand auf einer Weide. Und er hatte die beste Audioqualität von allen, die da mitgemacht haben. Es war ganz witzig, fand ich. Das ist ja krass. Ja, für Podcaster nicht unbedingt gut, ne? Nee. Und der ganz simpel, ne? Einfach nur das iPhone vors Gesicht halt gehalten. Und hier diese Earpods, die weißen, ne? Wo das Headset da mit dran ist und so. Das lag wohl daran, dass die Herrschaften im Studio wohl lokal aufgezeichnet haben und das Ganze aber nicht wirklich korrekt abgemischt bekam für dieses Blab, heißt die Plattform, oder? Ja, blab.im. Genau, Blab. Ist wohl da bekannt, ist aber noch eine Beta-Version. Also das war für die auch so ein Leistungstest und Belastungstest. Also das war für beide Seiten Gewinn bringen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ein echter Mehrwert fand ich oder wäre gegeben, wenn denn von diesem Videostream, der ja läuft auf Blab, man die Audiodatei separat in einem Audiofeed noch rausgespielt hätte, rausgestreamt hätte, denn da hätte ich können noch länger hören. Ich war ja dann auch unterwegs und wollte das unbedingt noch mitverfolgen. Muss ja nicht zwingend mit Video dann sein, ne? Sonst ist das Datenvolumen auch ratzfatz weg. Ich war länger unterwegs. Hätte das noch unheimlich gerne weiter gelauscht, aber war leider nicht gegeben. Aber vielleicht so als Anmerkung für zu nächstem Jahr vielleicht. Das wäre ganz cool. Ja, das stimmt. Also das wurde ja von vielen auch angefragt, ob es das eben auch als Audio-Stream gibt und auch zum Download hinterher. Aber weder das eine, also weder den Live-Audio-Stream noch, dass man es irgendwo hinterher geschlossen downloaden kann, habe ich bisher gesehen. Also jeder Anbieter war wohl selber verantwortlich dafür, dass das, was er da kommuniziert hat, irgendwie dann konserviert wird. Der Simon hat vor, das auf seiner eigenen Homepage von seiner Firma, von seiner Akademie unterzubringen. Cogneon. Genau, Cogneon. Ich weiß nicht genau, cogneon.de oder so, müsste man nochmal nachgucken. Und es gibt also kein gemeinsames, geschlossenes Angebot, aber vielleicht ist es auch einfach viel zu viel, denn es ging ja 24 Stunden plus noch ein paar, also diese Zeitleiste ging von, also es ging über 24 Stunden hinaus, es waren mehr als 24 Stunden. 34 oder, ja, oder 32 sowas. Stunden. Ne? Ja, ja, sowas. 24 plus 7 oder irgendwie sowas, genau. Bob, hast du auch den International Podcast Day verfolgt? Nee, habe ich nicht. Siehst du, Martin ist ein echter Fanboy. Martin hat ja irgendwie alles, ne? Du hast T-Shirt, du hast, was weiß ich, Poster, du hast Tattoos. Ja, Tattoos, genau. Ein Ring durch die Nase. Genau. Ich hatte eigentlich vor, an der Universität so eine Stellwand zu gestalten, mich in die Halle zu stellen und Studenten anzusprechen. So wie das übrigens der Michael Pfaff ganz hervorragend gemacht hat. Making Tracks, die neueste Episode. Da geht er einfach im Ostfriesland von Leuten, von Mensch zu Mensch und sagt, kennen Sie Podcast? Nö, sollten Sie aber. Also sehr, sehr schön. Genau gemacht. So muss man ja, das machen. Genau und so. Ich hatte das Problem, dass wir haben jetzt gerade Semesterferien und gestern war es extrem leer an der Uni. Ich habe keine Ahnung, wo die alle waren. Als ich da mit meiner Stellwand da stand, war im Grunde kein Mensch da. Ein paar ganz wenige, aber die waren gerade mit irgendwas vertieft und die wollte ich jetzt auch nicht stören. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, okay, dann soll es das für dieses Jahr gewesen sein, vielleicht nächstes Jahr. Wir machen ja morgen da eine große Aktion. Vielleicht ist das auch, vielleicht zählt das ja noch. Ist ja noch in der Nähe. Also meine geplante Aktion ist ein kleines bisschen untergegangen. Ich habe nicht mit vier Leuten gesprochen, aber mit einem. Und der hat mir erzählt, dass er versucht, Russisch zu lernen über einen Podcast. Das fand ich auch interessant. Kai, was sagst du denn zu dieser Aktion? Die ist relativ an mir vorbeigegangen. Ich habe da gar nicht so viel dran teilgenommen. Aber der Allgeier schreibt, dass er den Kuhweiden-Podcaster leider verpasst hat. Das hätte er auch gerne gesehen. Tja, man kann nicht alles haben, nicht wahr? Nee, ich musste ja danach dann auch irgendwann zwangshalber leider Gottes weg. Aber ich habe mir es erlaubt, den Mac laufen zu lassen. Da habe mir natürlich die Audiospur aufgenommen, damit ich das nachhören kann. Ich war so neugierig, wie das dann weitergeht. Ich würde aber sagen, dafür, dass das letztes Jahr dieser National Podcast Day ausgerufen worden war, war ja auch im Prinzip so eine, wenn die Legende stimmt, die einsame Idee eines Herren in den mittleren Jahren auf dem Weg nach Hause, im Auto, dass er gesagt hat, eigentlich müsste es doch mal so einen Thementag zum Thema Podcast geben und hat den National Podcast Day ausgerufen. Und die Welt, in Anführungszeichen, die Podcast-Welt hat das wahrgenommen und aber dann gesagt, ja Moment mal, warum denn National? Das ist doch kein nationales Phänomen, das ist doch eigentlich ein weltweites Phänomen. Und die haben das ja dann auch sehr aufgegriffen, diese Idee, ja klar, stimmt eigentlich, wir dürfen das nicht nur in die nationale Perspektive nehmen, sondern international. Und wenn ich mir jetzt gerade mit diesem Kanal, diesem Blab-Blab-Blab-Kanal, dieses ja gut, es war jetzt nicht ganz rund um den Globus, also Chinesen habe ich nicht gesehen, Inder und keine Ahnung. Das, also wer das, weiß, was noch kommt. Aber es wurde so, es wurde aufgenommen, diese Idee, und man hatte schon, also ich jedenfalls habe das Gefühl, es hat der Funke ist übergesprungen, also innerhalb von 12 Monaten, und das finde ich schon sehr beeindruckend. Also das ist echt gut ab. Warte mal, ich guck mal, ich habe nämlich ganz fleißig geliked und retweetet und gemacht und getan. Ja klar, Frankreich war dabei, die habe ich dann auch wieder mitbekommen. Aber es war doch auch so, dass CBC getwittert oder gepostet hat. Dann war NBC Sports mit beim Podcast Day, also die haben darüber auch getwittert und das verbreitet. Die NFL hat wohl über den offiziellen Twitter-Account getwittert. Also das Ding, das wird, denke ich, schon ordentlich herumgegangen sein. Mhm. Es freut mich wahnsinnig toll, wie aus so einer schrägen Idee dann wirklich irgendwie sowas Großes wächst, ne? Ja. Und man fühlte sich echt so ein bisschen, weiß nicht, wieso, vernetzt ganz einfach. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr klasse. Ich war sehr skeptisch anfangs, weil ich mir das nicht vorstellen konnte, dass das alles so wirklich funktioniert. Aber es hat doch wirklich jeder für jeden irgendwie gearbeitet, dass das ja mit dieser einen Stunde funktioniert. Und das war einfach große Klasse. Ja, das war so ein Selbstmanagement, ne? Die wurden da nicht großartig angeleitet, sondern die haben das dann einfach Hand in Hand. Also der wenn die Stunde zu Ende ging, dann hat das Team was, oder der Host für die Stunde hat dann einfach an den nächsten Host übergeben und sich dann aus dem Kanal herausgeschaltet. Und das ging irgendwie so. Also jedenfalls diese zwei Übergaben, die ich gesehen habe, ich vermute mal, die stehen stellvertretend für alle anderen. Es war sehr reibungslos. Keine. Highlights. So, es gibt auch wieder Highlights. Jetzt muss ich mal ganz schnell spicken, lieber Martin. Du hast Frind wohl als Highlight. Ist das korrekt? Das ist korrekt. So, jetzt wenn ich mich, muss ich mal wieder aufdrehen. Und zwar hat sich der Holger Klein mit Sven Menke unterhalten. Und als ich das gelesen habe, da habe ich gedacht, ach ja, die machen mal wieder eine Ausgabe der Kombüse, da wird wieder was gekocht. Und habe ich denn da eigentlich Lust zu? Naja, eigentlich ist es ja immer ganz nett. Und habe das dann mal so lauwarm auf meinen Ohren laufen lassen. Und dann stellte sich aber plötzlich heraus, Sven ist gar nicht als Koch da gewesen, sondern als jemand, der mit dem Problem Depressionen zu kämpfen hat. Und man hat das ja im letzten Jahr auch so ein bisschen gemerkt, bei der Potstock-Organisation. Sven war zu Anfang sehr enthusiastisch bei der ganzen Sache und als es dann zur Durchführung kam, fiel er plötzlich aus und man hat sich schon gefragt, was mag denn wohl passiert sein? Und ich vermute mal, das hat ungefähr mit dieser Situation zu tun. Das beschreibt er in diesem Interview, er hat einen schweren Nervenzusammenbruch bekommen, hat sich selber nicht mehr kontrollieren können und letztendlich hat er sich selber in eine Klinik eingewiesen, wo er sagte, ich kann mir nicht mehr helfen, helft mir irgendwie, es gab Probleme überall und dann hat man eine Depression diagnostiziert und er hat das in einem sehr langen und sehr ausführlichen Interview mit Holger Klein beschrieben, in einer unspektakulären, sehr menschlich nachvollziehbaren, berührenden Art und Weise. Und Holger Klein, den man ja auch als sehr munteren Plauderer kennt und frechen Nachfrager und so weiter, der hat einen sehr ruhigen, einfühlsamen Ton getroffen und die beiden haben ein wunderschönes Interviewgespräch geführt, wobei also Holger hat sich extrem zurückgehalten. Im Wesentlichen hat Sven erzählt und man hatte so ein bisschen das Gefühl, der redet sich auch mal diese ganze Sache vom Leibe. Aber er hat sich auch wirklich, ja, ich sag's mal bildlich, nackt gemacht. Er hat seine Krankheit ganz offen dargestellt, die Probleme, die das mit sich gebracht hat. Er hat auch die Probleme, die das in der Ehe, die da existierten, angesprochen. Also es war sehr intim, also was die Themen angeht, privat, sagen wir mal, nicht intim, aber privat. Und das muss man sich erstmal trauen. Aber ich habe das mit, bildlich gesprochen, mit offenem Mund habe ich dazugehört und gesagt, ui, wo bin ich denn hier gelandet? Und es wurde immer spannender und ich habe mitgelitten mit Sven und es war ein beeindruckendes Stück Lebenserfahrung und mutmachend auch. Also das ist wirklich der Kracher der letzten 14 Tage gewesen. Also ganz tolles Stück Podcast-Erlebnis, muss ich schon sagen. Sehr empfehlenswert. Das ist dann aber sehr, sehr mutig, ne? Ja. Sowas zu sprechen, ich weiß nicht. Sven hat da wirklich Mut bewiesen. Ja, Bob, du bist doch Personal Podcaster, ne? Kannst du dir das vorstellen, so die Hosen mental runterzulassen? Ach klar, kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, ich habe ja nichts zu verlieren. Eigentlich kann ich doch nur gewinnen, oder nicht? Meinst du, dass das Nachteile für dich haben könnte? Ja, doch, das kann Nachteile haben, wenn Leute zum Beispiel, er hat das auch beschrieben, dass zum Beispiel Arbeitgeber, die wissen, mein Arbeitnehmer leidet an Depressionen, dass die denen mit Misstrauen entgegenkommen. Also da kannst du besser ein fehlendes Glied, also einen Arm abhaben oder so, ja, also eine offensichtliche Behinderung haben, nicht laufen können, im Rollstuhl sitzen und so. Das ist irgendwie klarer als so etwas wie eine Depression. Also das ist zwar eine anerkannte Krankheit und das hat auch ganz klar biologische Ursachen. Da gibt es irgendwelche Botenstoffe, die da irgendwie verrückt spielen. Das kann man auch mit Tabletten einigermaßen in den Griff kriegen. Aber so bei der Bewertung von Menschen mit dem, ich will mal Demenz sagen, aber es ist Depression, da kann man schon negative Erfahrungen machen. So habe ich es jedenfalls aus dem Gespräch herausgehört. Kann ich mir nicht vorstellen. Also gut, sicher. Ich meine, das ist ja nicht so, dass man, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also ich habe da immer offen drüber gesprochen, ne? Wenn bei mir irgendwie was war. Und ich hatte das ja auch mal so ähnlich mit meinem fast Burnout und hat mir Sorgen gemacht um alles Mögliche. Und das war so eine Phase und dann war es wieder gut und ich weiß nicht, mir geht's besser, wenn ich drüber rede. Dann ist gut. Dann komme ich, ich sehe das gar nicht. Für mich wäre das jetzt nicht so negativ, aber gut, ich habe natürlich auch keinen Arbeitgeber, der mich aufgrund dessen dann vielleicht irgendwo entlassen würde. Ja, oder so, aber das darf ja auch niemand. Also aufgrund einer Krankheit, einfach mal so kündigen. Ich glaube, nein, natürlich nicht aufgrund dessen. Das würde ja keiner machen. Aber nein, nicht offen. Nicht offen, aber das, was Martin jetzt meint, ist wahrscheinlich genau das oder ähnlich. Naja, man macht sich halt angreifbar für seltsame Menschen. Ja gut, aber das sind eigentlich die dann wesentlich mehr Hilfe noch brauchen. Ne? Ja. Also weil du mich gefragt hast, also ich für mich persönlich wäre das jetzt kein Problem. Ich kommt vielleicht drauf an, ja, wie tief das ist oder wie schwerwiegend. Na, hör mal, Depression ist eine Krankheit, also Scherzen oder nur mal so eine leichte, ich glaube, das gibt's nicht. Ja, aber ich hatte einen Anfang von einem Burnout, sowas in dieser Art, ne? Und da hat man schon gesagt, dass es in Richtung Depression geht dann. Ja, da gibt es also die Mediziner, die machen das an einer Dauer fest. Also wenn man eine gewisse Dauer über eine gewisse Dauer hinweg gewisse Symptome hat, dann sprechen die einfach von Depressionen. Das ist erstmal nur so ein Schwarz-Weiß-Denken. Darin gibt es dann alle möglichen Farben von Grau wahrscheinlich. Also das ist sicherlich sehr schwer zu diagnostizieren. Aber es ist einfach, wenn man den Sven, ich weiß nicht, ihr habt dem ja schon mal persönlich gegenübergestanden, also Bob, natürlich, du auf jeden Fall. Das ist ja ein Bulle von Mensch, der ist ja ein Kopf größer als ich, was hat er, 1,90 groß, 160 Kilo schwer, also das ist ein richtiger Trumm. Und wenn du dir vorstellst, der sitzt heulend und weinend, verängstigt irgendwo in der Ecke, weil er mit dem Leben nicht mehr klarkommt, ja. Das ist so ein Kontrast, so ein irrsinniger Kontrast zwischen der Körperlichkeit und der Seele, die da irgendwie nicht mehr mitkommen. Das ist auch für die Umgebung ganz schwer zu begreifen erst einmal. Und sich auch zu vermitteln ist total schwer. Also diese Hilflosigkeit, die dann auch entsteht. Also, Ja, aber aus seiner Erfahrung zu reden und vielleicht zu sagen, wie man sich selber hilft und wie man da wieder rausfindet, das hilft dann wieder anderen und ja, das ist die Hoffnung. Das ist, glaube ich, die Hoffnung, dass man nicht sagt, du bist alleine oder dass die Leute, wenn sie sowas in sich spüren, dass sie sagen, ich bin hier irgendwie falsch, ich bin kaputt, sondern dass sie sagen, ja, das gehört halt zu Menschsein mit, kann mit dazugehören, das ist eine, das kann passieren, das ist nichts ganz Ungewöhnliches, ja. Es gibt Möglichkeiten, damit umzugehen. Man wird es wahrscheinlich nicht komplett ausradieren können, aber man bekommt Therapien und man bekommt Hilfsmittel, wie man mit diesen, ja, Einschränkungen, die man hat vielleicht, also sagen wir mal, wenn es jetzt chemische Irritationen im Gehirn sind, so, dann kann man das entweder durch Medikamente beeinflussen oder durch sowas wie Entspannungsübungen oder so, wenn es leichte Fälle sind. Ne? Er hat das auch angesprochen, progressive Muskelrelaxation, das wurde ihm angeboten, damit hat er auch gute Erfahrungen gemacht gehabt und so, dass man sich einfach dann so ein Werkzeugkasten herbeischafft, der einem in den Phasen dann einfach weiterhilft. Das, also. Was auch ganz stark ist, dass er selber erzählt hat, dass er sich selber sozusagen in eingewiesen hat. Ja. Das macht, denke ich, erstmal irgendwie gar nicht so den Eindruck. Aber wenn man sich mal Gedanken drüber macht, was das eigentlich heißt, das nimmt vielleicht den betroffenen Menschen die Angst davor, dass, wie soll ich denn sagen, obwohl wir in einem solchen Zeitalter schon leben, gibt es immer noch oft den Begriff ihren Doktor oder irgendwie so, ja, ja, oder Anstalt oder irgendwas. Ja, ja, ne? Genau. Das ist absoluter Quatsch. Also es ist eine Krankheit, definitiv. Es ist kein Irrsinn oder kein irgendwie nicht mehr sauber im Kopf, ne? Sondern es ist in der Tat eine Krankheit, die muss behandelt werden und dann muss man einfach auch so ehrlich zu sich selber sein und mutig genug sein, um Hilfe auch annehmen zu können. Und wenn ein Mann wie Sven Menke mir das erzählt, und dann kann ich das doch nur als positives Beispiel nehmen und mir, ja, in dem Moment muss ich mir keine solchen Gedanken machen von wegen ihren Doktor oder irgendwie sowas, wenn ich eben mir Hilfe suche. Das ist doch was ganz Großartiges und Positives. Viele Worte, aber ich hoffe, es ist durchgesickert, weil ich damit sagen wollte, man muss sich dessen nicht schämen, wenn man Hilfe in Anspruch nimmt. Gar nicht, das, überhaupt nicht. Ja, ich will noch kurz sagen, also das ist ja das Gefährliche daran, dass man sich schämt und sich verschließt und diese Krankheit so richtig auslebt, sich nicht helfen lässt. Das ist viel, viel schlimmer, als einmal den Gang zu gehen und einfach zu sagen, komm, hier ist der Doktor, da gehe ich halt hin, oder es wird einem ja auch nur geholfen. Es will einem ja keiner den Kopf abreißen oder gar auslachen oder so. Ja, das ist eben genau das, was ich meine mit den in die Öffentlichkeit treten, dass man anderen Leuten hilft und vielleicht auf die Sprünge hilft und vielleicht auch jemanden hat, der auf einen zukommt, der dieselbe Erfahrung gemacht hat und vielleicht mit irgendetwas positive Erfahrungen gemacht hat. Einfach, ich sehe das, ja, ich sehe immer so positiv. Ich bin der Positivdenker eigentlich. Das Glas ist, ja, ist halb voll. Ist gut. Ne? Und ja. Das wäre für mich der Grund, an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich würde überhaupt nicht drüber nachdenken, dass ich mir da irgendwie die Hosen runterlasse oder so. Mhm. Das wäre, ich würde da anders rangehen, also vom Denken her. Mhm. Toll, ja, also finde ich gut. Ich würde mir wirklich Gedanken machen, was kann ich denn der Öffentlichkeit mitteilen? Was will ich auch der Öffentlichkeit mitteilen? Vor allen Dingen, damit löst du ja möglicherweise auch erstmal Nachfragen aus. Will ich mich diesen Nachfragen eigentlich stellen? Ja, will ich von Hans und Kranz dann über mein Innerstes ausgefragt werden? Ich kann ja vielleicht auch diese Grenzen gar nicht mehr, die habe ich ja gar nicht mehr im Griff. Ich habe ja dann einmal habe ich mich veröffentlicht und damit ist das draußen. Das kann ich ja gar nicht wieder zurückholen. Ich hätte da schon mehr Bedenken, muss ich schon sagen. Wahrscheinlich ist es der bessere Weg, wie du ihn besprochen hast, gerade Bob. Aber ich finde das sehr, sehr mutig. Also ich finde es der beruflichen Perspektive gesehen, ich kenne es ja, dass man dann sagt, okay, wir wollen mal über Depressionen berichten zum Beispiel. Und dann heißt es ja, wir brauchen am besten dafür einen Betroffenen. Und wie schwer es ist, da jemanden zu finden, das erlebe ich dann bei so einem Thema halt. Und dann hat man natürlich jemanden gefunden und dann hat man ja 2-3 Minuten, um ihn vorzustellen. Und ich finde, das, was die beiden da gemacht haben, halt über eine Stunde oder fast 2 Stunden sich hinzusetzen und über das Problem zu reden, das ist was wirklich nur ein Podcast leisten kann. Und ich fand es damals schon bei dem Thema Demenz, den Holger auch schon mal im Podcast hatte, oder das Holger schon mal im Podcast hatte, wo er den jungen Mann interviewt hat, der seine Mutter pflegt, oder seine Schwiegermutter pflegt. Das war schon sehr ausführlich. Und dann halt auch noch mal dem Thema Depression diesen Raum zu bieten, der dem Thema auch zusteht. Das finde ich toll. Das ist halt auch so ein Thema, wirklich, wie gesagt, was nur Podcast leisten kann. Ja, das ist eben auch, dass du googelst danach. Wenn du das einer breiten Masse vorspielst, dann hast du ja wirklich diesen Shitstorm, nenne ich das jetzt mal vielleicht. Aber im Internet, da wird halt explizit nach diesem Wort gesucht. Depressionen zum Beispiel. Depressionen und an der Stelle Podcast. So, und schon bist du bei Vrind und Holger Klein gelandet. Und dann, dafür kann man sich nur bedanken. So ins Radio, würde ich sagen, passt das nicht so. Also, ach so, also nicht, weißt du, blind auf die große Masse. Nee, nicht blind auf die große Masse, genau. Sondern wirklich auf die Leute, die es interessiert. Und im Internet, da wird gesucht. Und da wirst du diesen Podcast dann finden. Und dann hilft er den Leuten. Im Radio nicht. Jetzt von einem sehr negativen oder traurigen Thema ist es eher. Wieder zu was Heiterem, bitte. Und zwar hat unser Gast, der Sascha, der mittlerweile auch wieder da ist, wenn er nicht eingeschlafen ist. Du hast auch ein Highlight. Und zwar ein englischsprachiger Dr. Who-Podcast. Ja, genau. Ich hätte ja fast den WhoCast vorgeschlagen, den Raphael betreibt. Und das wäre so ein Self-Plugin gewesen. Ja. Und insofern habe ich gedacht, ich bleibe beim Thema, aber ich wechsle den Cast, ich wechsle die Sprache und ich gehe zu den Dirty Whoers. Und der Name ist dort Programm. Sie sind schmutzig, auch was die Wortwahl betrifft. Und sie reden über Doctor Who. Und vor allen Dingen in der jüngsten Episode haben sie sich gleich drei Folgen der letzten Staffel zu Gemüte geführt und sind am Ende, das fand ich dann auch sehr schön, zu dem Schluss gekommen, dass sie sich keine aktuellen Doctor Who-Folgen mehr angucken werden, sondern jetzt nur noch Klassikfolgen besprechen, weil sie einfach den aktuellen Kurs der Serie nicht mehr tragen. Und dabei nehmen sie kein Blatt vor den Mund. Also es ist wirklich, da schlackern einem manchmal die Ohren bei diesem Podcast. Alleine was das Bewertungssystem betrifft, das beruht nämlich darauf, wie viel würde ich einer 70er Jahre Prostituierten für diese Folge bezahlen? Oder einem Gigolo aus den 70ern. Ihr seid sprachlos. Also ja, absolut. Nee, ich habe auch Push to Talk und habe die ganze Zeit auf die Shift-Taste gedrückt. Sowas Ähnliches hatte ich letztes Mal auch, ja. Ja, Dr. Who, das ist das mit TARDIS und sowas, ne? Ja, genau. Die von außen kleiner aussieht, als er eigentlich ist. Oder was ist TARDIS überhaupt? Die Telefonzelle oder was das auch immer ist. Ja, genau, aber das ist ja keine normale Telefonzelle. Heißt das im Übrigen Telefonzelle oder Telefonszelle? Ohne Binde S, Telefonzelle. Telefonzelle, Telefonzelle, Telefonzelle. Ja, es ist eine Police Box, wie sie in England der 60er, 50er Jahre zu finden war und jetzt nur noch ganz, ganz selten dort steht. Eine Polizeinotrufzelle sozusagen, die auch gleichzeitig dazu diente, Verbrecher schnell mal hineinzustecken, bis Verstärkung gekommen ist. Ja, ich merke schon, die Leute sind begeistert. Ja, ich merke schon, mit Babylon 5 konnte ich bei euch eher landen als mit Doctor Who. Das ist nämlich auch transatlantisch. Das sind Doctor Who-Fans aus England und aus den USA. Und sie schmeißen sich gegenseitig, sie trinken auch ganz schön während der Aufnahme. Aber ich finde, das ist einer der wenigen englischsprachigen Podcasts, die ich höre. Also ich finde ihn wirklich sehr schön. Ich finde das sehr cool. Ja, ich merke cool, schon, mit dem Highlight komme ich nicht an. Das ist sehr doch, komisch. Ist doch cool. Was bist denn so negativ geladen? Sind jetzt alle einfach zu müde, um in die große Nerd-Diskussion einzusteigen und über Daleks zu philosophieren und andere und Cybermen und diesen ganzen Kram. Das kann ich auch nicht, wenn ich wach bin. Also dieses ganze Serien besprechen, das, was ja so beliebt ist in Podcasts, da komme ich einfach nicht mit. Da fehlt mir einfach der Hintergrund. Also so gerne ich das machen würde, aber das liegt für mich, mir fehlt da einfach die Basis, weil ich diese ganzen Serien nicht kenne, die man eigentlich gesehen haben muss, wie, wenn man dazugehören will. Aber da bin ich eben raus. Geht nicht. Rico sagt aber gerade, dass alle große Fans sind. Und naja, man muss da ja auch nicht immer drüber sprechen. Ne? Also ich bin auch eher der Meinung, ich gucke mir das gerne an und ich bin auch großer Science-Fiction-Fan. Aber mich da jetzt groß auf Diskussionen einzulassen, was jetzt was ist und warum und was jetzt was zu bedeuten hat, das muss auch nicht unbedingt sein. Ich hätte mal sogar Spaß daran, mich da mal einzugucken, aber mir fehlt einfach die Zeit. Ich wüsste nicht, ich habe irgendwann mal angefangen, ich habe immer so eine Box Star Trek gekauft, die Folgen, die neuen Folgen komplett, so eine dicke Box. Drittel oder so habe ich geschafft und jetzt steht das Ding da und wartet drauf, dass ich irgendwann weitergucke. Ja, schick dir meine Adresse. Dann guck mal. Ja, ich habe letztens ein Hörergeschenk bekommen, und zwar waren da war es die DVD-Box von He-Man, aber gut. Wir mussten in einem Cast mal, also im Sie reden Podcast, eine Folge Clone Wars, eine DVD Clone Wars gucken. Und das ging auch nur mit ganz, ganz viel Alkohol. Alkohol, ja. Ja, ja. Ja, ja, naja. Also Clone Wars, das ist so eine computeranimierte Serie, glaube ich, ne? Ja, es spielt so im Star Wars Universum. Star Wars, ja. Nee, habe ich einmal ganz, ich glaube für 4 Minuten oder sowas habe ich da mal kurz reingeseppt und dann war Sense. Das lief irgendwann mal auf, wie heißt es, hier, wo die Simpsons laufen, ProSieben. Und konnte damit nichts anfangen. Das ist totaler Blödsinn. Aber gut, wem es gefällt, der kann das denn lecker weitergucken. Eine kleine Bemerkung noch in Richtung Kai. Wir haben ja schon von diesem Puerto Partida Podcast-Projekt gesprochen, wo es also immer darum geht, dass sich Mitspieler bewerben müssen, um auf der Insel zu überleben und diese schwierigen Rätsel lösen müssen und so weiter. Und die neueste Puerto Partida-Episode ist aber anders. Sie ist ein Meta-Podcast, wo sich der Kai mit dem Lars Engelmann, mit dem Lars zusammen hinsetzen und so eine Art Verschnaufpause machen. Also sie gucken einfach mal zurück, was ist denn bis dahin gewesen, und besprechen ganz viele Hausmeisterthemen. Das war auch eine Überraschung, weil ich eigentlich mit was anderem gerechnet hatte, wenn Puerto Partida da draufsteht, aber sehr vergnüglich zu hören. Also wenn der Kai das jetzt nicht selber macht, dann mache ich das jetzt sozusagen stellvertretend. Ja, ich wollte jetzt nicht in jeder Folge irgendwelche eigenen Dinge vorstellen. Aber das war tatsächlich, weil Lars und ich da für so kleine Geschichtenelemente sorgen in dem Podcast und den Johannes da so ein bisschen unterstützen. Haben wir halt diese Metafolge geplant, und das wird auch so in größeren Abständen auch immer mal wieder, wahrscheinlich immer mal wieder kommen. Jo, sehr aktiv der Kai, doch. Also der ist überall, weißt du? Überall, man kann nirgendwo die Ohren reinstecken, ohne dass man irgendwas von ihm hört. Und dabei hat er noch nicht mal so einen Thermomix. Er muss noch selber kochen. Kochst du noch oder thermomixst du schon? Ja, vielleicht muss ich irgendwann auf den Thermomix umsteigen, wenn ich so viel podcaste. Aber dann keine Zeit mehr. dann guck mal lieber nach everycook.org. Das ist ein Projekt, das habe ich beim 30C3 kennengelernt. Da standen ganz verrückte Nerds an Prototypen von Dampfkochtöpfen mit Schneidevorrichtung und Rührwerk, eingebauter Waage und selbstverständlich auch Temperaturregelung. Die waren an einen Laptop angeschlossen, und dieses Laptop gab ihnen dann auch immer, also jetzt musst du 20 Gramm Zucker, so und so viel Milliliter Milch und so weiter. Also genau das, was Sven Reden für seinen Thermomix so angepriesen hat. Nur das kommt, dieses Everycook.org kommt komplett aus dem Nerdland. Also das ist nochmal eine Schiene schräger. Feintuning irgendwie in der Richtung. Ja. Das ist der Open Source Thermomix oder sowas. Ne? Ja, genau. Ja, genau. Open Source. Der Open Source Thermomix. Richtig. Ja, du hattest das irgendwo verlinkt, aber das gibt es als Produkt noch nicht. Ne? Das ist wohl noch inzwischen. Inzwischen gibt es das auch als, also so habe ich das jedenfalls wahrgenommen. Also diese Prototypen haben sich verwandelt in eine Hochglanz-Edelstahl Pipapo-Version und das sieht alles sehr, sehr hübsch aus. Und ich, soweit ich das verstanden habe, kannst du das auch kriegen. Ja. Also ich habe jetzt irgendwo gesehen, hier kannst du kaufen und kostet, aber gut. wir schwiffen ab gerade. Ja, auf jeden Fall. Also man kann, Fazit, man kann mit Thermomix alles machen, Pizza backen, iPhones machen, alles. telefonieren geht alles wunderbar. Es gibt eine App dafür. Es gibt auch eine Thermomix-App in der Tat. Nein, oder? Bestimmt. Bestimmt. Und wenn nicht, dann werde ich das gleich mal machen. Willkommen zum ersten Thermomix-Podcast, meine lieben Hörer. Nein, ich würde den gerne diese... Gibt es gerade, den hat der Raiden gemacht. Entschuldigung. Wunderbar. Mein Glas Rotwein habe ich jetzt auch begonnen zu trinken. Und das ist die Zeit, der treue Hörer weiß das. Um uns zu verabschieden, für diese Woche zumindest. Ich bedanke mich recht herzlich beim lieben Martin. Jo, danke auch dafür, dass ich wieder dabei sein durfte. Und vielen Dank fürs Zuhören an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Vielen Dank für euer Gehör. Lieber Jörg, alias Bobson Bob, herzlichen Dank, war schön mit dir. Ja, ganz meinerseits. Ganz, ganz wunderschön war das. Gott, war das schön. Was soll ich jetzt als abschließendes Wort sagen? Also ich danke dir für deine super Moderation und freue mich, dass du wieder da bist. Herzlichen Dank an unseren Gast, den Sascha. Danke, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. Es war wild und unglaublich punkig. Ah, und ich lasse euch gerne. Ich lasse euch gerne meine gebastelte Uschi da, Neues vom Pott wichteln. Könnt ihr gerne nochmal drauf zurückgreifen im Laufe der nächsten Wochen. Oh, das werde ich tun, ja. Auf jeden Fall. Bedanken wir uns auch bei unserem sensationellen neuen Top-Concierge, dem Kai. Dankeschön. Bitte, bitte. Hat Spaß gemacht mit euch. War ein Riesenfest und ein Riesenspaß. Gerne wieder. Na, immer. Immer im Mordsgaudi, was schon. So, ein lieben Gruß an die Kollegin Melanie, die leider heute nicht da sein konnte. Bis morgen. Sie ist richtig. Sie ist nämlich heute noch familiär gebunden, da sie Abschied nimmt von der Familie, zumindest nur für wenige Tage, um nach Deutschland zu reisen. Zum Ganzohr 2015 in Wittenherdecke. An den Chat, herzlichen Dank an alle, die da waren, an alle, die mitgemacht haben, an die ganzen Twitterer, die uns getwittert haben. Es war wirklich, wirklich saustark. Und mit diesen Worten verlasse ich euch nun in den Abend oder in den Tag, je nachdem, wann ihr das hört. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wir verabschieden uns von euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. Magazin von Pod Union, die Podcast Community.